Hallihallo, Lothar Bodingbauer begrüßt euch aus Wien zu dieser Hybrid-Episode, eine Nachschau auf ganz Ohr 2018, das Podcasterinnen und Podcaster-Treffen gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Hörfunkjournalistinnen und Hörfunkjournalisten. Also Podcast, Wissenschaft und Radio, die drei haben sich getroffen in Wien. Und zwar war das Ende September 2018 am 28. bis 30. September. Tagungsort war das große Haus der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und da sind einige Leute zusammengekommen. Insgesamt waren 90 Namen zu finden, die ganz wechselhaft da waren, mitgesprochen haben, mitgeredet, Vorträge gehalten haben, Keynotes gehalten haben, ja, Chairs übernommen haben, Barcamps moderiert und das alles zum Thema Wissenschaft auf die Ohren. Warum spiele ich das hier jetzt aus auf meinem Bildungspodcast Lobster und Tentakel? Weil ich es als Audio-Episode gerne hätte. Diese Talks, die gehalten wurden und auch die Abschlussdiskussion. Was ich auslasse, sind die Moderationen der Chairs zu diesen Talks. Ich habe also jetzt hier wirklich nur die Vorträge und die Impulsreferate. Mit Kapitelmarken einfach. Zugänglich fürs Ohr, ohne hinzuschauen. Und warum als Video? Weil einfach auch Folien dabei waren, die ganz interessant sind, vielleicht auch zum Nachschauen und Nachsehen. Gedanke dieser Ganzohr, vielleicht jetzt noch kurz zu Beginn, war, dass man eigentlich seinen Kreis als Wissenschaftspodcasterin oder Podcaster verlassen könnte und sich ein bisschen öffnen, schauen, was die da drüben beim Radio so machen. Und wenn es um die Wissenschaft geht, naja, gleich die Wissenschaft dazu zu bringen, weil dort gibt es ja auch immer wieder Leute, die einerseits als Gästinnen und Gäste auftreten bei unseren Episoden, die wir so machen oder unseren Radiosendungen. Andererseits gibt's auch dort einige Leute, die Podcast machen oder machen möchten. Und wir haben uns zusammengesetzt. Das war Marin Beaufort, Josef Seethaler von der Akademie der Wissenschaften, dann auch Martin Bernhofer von Ö1, Melanie Bartos und ich, Lothar Bodingbauer in Wien, das war Anfang Juni, ein bisschen früher vielleicht sogar, und haben uns überlegt, wer könnte da in Frage kommen, wer könnte da im Vortragsprogramm etwas machen, weil nachmittags Barcamps, das war ja dann wieder so gedacht, dass wir machen können, was wir gerne hätten, was wir vorschlagen, ad hoc am Veranstaltungstag. 9 Barcamps haben stattgefunden, das war ganz super. Für mich zum Beispiel war es interessant, das Thema Transkribieren neuer kennenzulernen, und zwar die neuen Aspekte dazu zu diskutieren. Soll man eigentlich die Episoden, die ja gesprochene Sprache sind, ins Schriftliche bringen? Da konnte ich ein bisschen aufladen wieder und habe neue Argumente gefunden, ja, eigentlich dafür. Wenn auch ich immer noch skeptisch bin, weil es so viele Konsequenzen hat, auch für Freigaben von Gesprächen und so weiter, die man da mal fertig durchdenken muss, beziehungsweise auch die Erfahrungen sammeln, wie Leute damit umgehen. Ja, darum geht's aber hier gar nicht. Jetzt geht's los. Ich sage euch jetzt kurz, was euch erwartet. Ihr könnt mit den Kapitelmarken vorspringen. Diese Kapitelmarken sind auch auf der YouTube-Seite, glaube ich, ansteuerbar. Also, worum geht's? Wir beginnen mit Tim Pritlove, der uns so den Stand von seiner Sicht aus gibt, was Wissenschaftspodcasts und Podcasts überhaupt betrifft. Er gibt auch eine Einführung eigentlich für Leute, die sich noch nicht gut auskennen, was das mit dem Hören auf sich hat von Podcast-Episoden. Also sein Vortrag war auch zielgerichtet an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und fürs Radio auch interessant, wie denkt die Welt, die Tim Pritlove hier beschreibt. Verena Wienewarter, dann von der Universität für Bodenkultur in Wien, dann hat etwas Kritisches gesagt zu Podcasts. Also ich bezweifle es, verstanden zu haben. Ich höre mir das selbst noch einmal gut an. Werde auch mit ihr eine Podcast-Episode für die physikalische Soiree Ende Oktober aufzeichnen. Aber das war super. Wir haben wirklich begeistert, das während der Planung auch festgehalten, dass jemand etwas gegen Podcasts sagt. Nichts besser als bei dieser Konferenz, weil es eben schön ist, wenn einmal wer so richtig schön dagegen redet. Dann geht's weiter mit Daniel Messner und Lars Naber dann über die Landschaft der Wissenschaftspodcasts.de Plattform. Marin Beaufort und Josef Seethaler über ihre Forschung im diesem Feld der Wissenschaftskommunikation. Die beiden von der Akademie der Wissenschaften, vom Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung. Martin Bernhofer von ORF Radio Österreich 1 über die Rolle von Radio und in welche Richtung sie dort entwickeln. Es gibt dann danach Impulsreferate von Fanja Heibach. Sie bringt die Sicht des freien Radios ein. Rudolf Ecker von der Karl-Franzens-Universität. Julia Grillmeier, die ja auch den kommenden Podcast der Akademie der Wissenschaften machen wird. Harald Rau von der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften vom Institut für Medienmanagement. Und Andrea Sator vom Podcast Wie geht das? Spricht ja über die Öffnung des Podcasts, des Wissenschaftspodcasts auch zur Masse. Dann war es das schon vom ersten Tag. Am nächsten Tag, am Sonntag, zwei Keynotes von Rachel Stern und Michael Bosetta über ihre Sicht auf die Podcast-Landschaft in Europa und Amerika, aber auch über den Social-Media-Podcast, den Michael Bosetta macht als eigenes Projekt. Dann Johannes Preiser-Capella in einem Impulsreferat, er ist Wissenschaftler, Mittelalterforscher über Netzwerke und das hat ja auch Einfluss auf Podcasterinnen und Podcaster, die als Influencer bezeichnet werden. Harald Rau spricht noch, Edith Michaela vom Forum Journalismus und Medien in Wien über das erweiterte Lernen und dann Phoebe Mares und Sandra Banjatz von der Universität Wien und Katrin Rönicke hat uns ein Video geschickt, wie sie einen wissenschaftlichen Diskurs in einem ihrer Podcast-Episoden umgesetzt hat. Es geht um Antisemitismus im Feminismus. Sie beschreibt da genau, was sie da gemacht hat. Und danach die Abschlussdiskussion mit allen Stimmen und kritischen Stimmen zur Veranstaltung selbst. Ich freue mich einmal fürs Erste. Ich hab nichts falsch gemacht, keine Einverständniserklärungen überschritten oder unterschritten. Und ich freue mich, dass wir jetzt das nachhören können, was wir nachhören möchten. Das eine, das andere oder vielleicht sogar alles. Kann man das irgendwie auch rausreißen hier? Nee, ne? Kann ich ja gar nicht wild durch die Gegend springen. Bringt das was? Weiß ich nicht. Du könntest da jedenfalls variieren, höher oder tiefer. Ich hab so das Funkmikro, das Seilmikro. Ja. Machst du Handmikro? Ja, das wäre super. Super. So. Ach, ich stehe auf meine Freiheiten. Schönen guten Tag. Ich hoffe, die Präsentation funktioniert. Die ist natürlich ganz zukunftskompatibel auf 16:9 ausgelegt. Und ehrlich gesagt bin ich immer noch wieder geschockt, dass die Welt teilweise noch in 4:3 denkt. Davon müssen wir uns verabschieden. Ja? Weil eigentlich ist CinemaScope das Ziel und 16:9 ist auch nur eine Transition. Ich habe es ja mit der Zukunft. Gucken wir mal, ob das hier auch funktioniert. Bisher noch nicht. Warum nicht? So, das bin ich, Tim Pritlove. Ich bezeichne mich selber als professioneller Amateur, weil das ist das, was ich bin. Das heißt, ich bin eigentlich Amateur. Ich liebe, was ich mache und ich verdiene Geld damit. Das ist eine recht beneidenswerte Situation, in der ich bin. Außerdem bin ich ab sofort selbsternannter Digitalrat. Ich habe mitbekommen, in Österreich steht man immer noch total auf diese Titel. Und da gibt es auch echt ganz viele. So die Auswahlfelder in den Online-Formularen sind wirklich beeindruckend, was man da alles so eintragen kann. Ich bin jetzt Digitalrat. Manchmal bin ich auch Digital-Rant, weil ich eigentlich immer gerne auf alles draufhaue, weil mir geht das irgendwie nicht schnell genug. Ich bin jetzt 50. Ich mache seit Anfang der 80er Jahre diesen ganzen Kram mit dem Internet und mit den Modems und mit den Daten. Und ich habe keine Geduld. Ich kann das nicht ertragen, dass es nicht schneller geht. Wenn mir Leute heute irgendwas von der Zukunft erzählen, denke ich mir immer nur so, ja, da war ich 1990 schon. Ja, bitte können wir das jetzt mal sein lassen. Ist jetzt auch schon, habe ich gestern herausgefunden, 23 Jahre her, habe ich mal angefangen, im Chaosradio, das wurde eben schon erwähnt. Das war halt noch so im Radio. Wer sich die Aufzeichnung von damals anhört, wird aber feststellen, eigentlich war das schon Podcast. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal für mich in Anspruch, schon seit 23 Jahren Podcast zu machen. Ich habe dann irgendwann die Metaebene gegründet. Das ist quasi so mein eigenes Label. Also alles, was Metaebene ist, bin ich und ich bin die Metaebene. Warum habe ich das so genannt? Weil ich festgestellt habe in den Gesprächen, dass es immer total wichtig ist, auf die Metaebene zu kommen. Weil wenn man da irgendwie nicht ankommt, dann war irgendwie alles nix. Und dementsprechend ist das hier auch mein Motto. Naja, und ich war jetzt gerade ein bisschen überrascht, dass CRE schon als Wissenschafts-Podcasting-Format wahrgenommen wird. Eigentlich war das erstmal nur ein großes Experimentierfeld. Kann man natürlich sagen, okay, das ist auch in gewisser Hinsicht eine wissenschaftliche Methode. Man probiert immer irgendwas und schaut mal, ob das gewünschte Ergebnis dabei rauskommt. Kann schon hinhauen. Finde allerdings nicht, dass das sich jetzt im eigentlichen Sinne in diese Wissenschaftswelt so ohne weiteres einfügt. Es geht zwar viel über Technik und all diese ganzen Geschichten, aber mein erstes wirkliches Wissenschaftsformat war Raumzeit. Das habe ich mit ESA und DLR gemeinsam gestartet. Ich habe denen irgendwie mal erzählt, dass ich der Meinung war, dass Podcasts eigentlich eine tolle Idee wären für diesen Content, der da ist und für die Leute. Später ist mir erst selber klar geworden, wie geeignet Podcasts dafür sind, für die Raumfahrt. Ich muss sagen, ich habe bisher noch in keinem Segment, in keinem Wissenschaftssegment, Ali auch sonst in keinem Segment, Leute gefunden, die so dermaßen die Liebe ausparfümieren, die sie für ihre Themen haben. Also wenn irgendjemand davon überzeugt ist, die Welt zu retten, dann sind es die Leute aus der Raumfahrt. Und das merkt man wirklich auch mit jedem Satz, den sie sagen, pures Podcast-Gold und für mich natürlich auch eine sehr dankbare Aufgabe. Später kam der Forschergeist dazu. Das ist ein Projekt, was ich zusammen mit dem Stifterverband für die deutsche Wissenschaft mache. Auch ein sehr dankbares Projekt, weil wie bei Raumzeit mir dadurch auch sehr viele Leute zugeführt werden, in die ich vielleicht sonst nicht so gerannt wäre und wo ich in der Lage bin, interessante Gespräche zu führen. Über beide Podcasts werde ich noch ein wenig erzählen. Ja, immer diese Podcasts. Wer von euch ist denn so aus dem Radio, aus der Radiowelt? Traut euch. Man hört ja immer mehr davon, von diesen Podcasts. Und ist jetzt, kurz mal rechnen, was haben wir jetzt, 13 Jahre her, da trat Steve Jobs auf die Bühne und präsentierte das Podcast-Feature in iTunes. Das war in gewisser Hinsicht so eine Zeitenwende. Rein technisch gab es ja Podcasts schon vorher, aber dadurch, dass es an dieser Stelle in eine zu dem Zeitpunkt ja schon extrem populäre Infrastruktur eintrat, war das so sozusagen so der Segen auf dieser ganzen Technologie. Die Leute, die das vorher schon beobachtet haben, haben schon so geahnt, so, ah ja, das könnte eigentlich mal total super werden, aber diese Kopplung war es dann. Was ich aber am beeindruckendsten fand, war, was Steve Jobs auf den Slides schrieb, und das war nichts anderes als Radio Reborn. Und er hat ja so eine unheimliche Gabe, manchmal die Dinge irgendwie sehr früh schon extrem gut zu benennen, und ich finde, das trifft es immer noch extrem gut. Podcasting ist tatsächlich Radio, aber es ist halt auch eine totale Neugeburt. Es ist quasi dasselbe in anders, und daran muss man sich jetzt auch orientieren. Und ich mache jetzt auch mal ein paar Feststellungen, macht sich ja immer ganz gut. Was Podcasting betrifft und das Verhältnis zum Radio, manches ist ähnlich, alles ist anders. Warum denke ich das? Ich werde das mal mit ein paar krassen Feststellungen festmachen wollen. Krasse Feststellung Nummer 1. Schon wenige Freiheiten machen einen großen Unterschied. Viele haben so ein bisschen so diese Wahrnehmung, ja, Podcasts und so, das ist ja eigentlich genau das Gleiche. Da spricht man im Mikrofon, dann nimmt man auf, man benutzt dieselbe Technik und dann wird das irgendwie im Internet gesendet. Wir sind ja auch schon im Internet. Beim Radio. Jetzt, endlich. Nach 10 Jahren. Was dabei übersehen wird, ist, dass die Podcasting-Landschaft durch ein paar Freiheiten geprägt wurde, die am Ende wirklich was ganz anderes erzeugen. Da ist erstmal diese Flexibilität, da ist diese absolute Freiheit, erstmal auf gar nichts Rücksicht nehmen zu müssen. Auf keinen, so haben wir das schon immer gemacht, auf keinen, die Sendung ist aber nur so lang, das läuft aber in dem und dem Kontext. All diese ganzen Klammern und Spangen, die man immer so in den Haaren stecken hat, die sind einfach raus, und man kann mit wirrem Kopf und irgendwie frei fliegendem Haar einfach die Sachen neu denken. Das hat sich schon gezeigt. Und was wirklich eine Menge gebracht hat, ist die Tatsache, dass man am Anfang beim Podcasting einfach komplett auf sich selber gestellt war. Da gab es dann keine Produktionsleitung, keine Technik, Assi und jemand, der sich um die Mikrofone gekümmert und das mit der Aufnahme macht und mit der Veröffentlichung. Da gibt es noch die Abteilung und die Abteilung, dann geht das noch durch die Redaktion, dann wird das nochmal gegengelesen. Nix. Podcasting, da saß man einfach wie Robinson Crusoe alleine auf der Insel und man müsste sich um alles kümmern. Feuer machen, Steine auslegen, Botschaften schreiben, all dieser ganze Kram. Und dann sitzt man da am Strand und wartet darauf, dass endlich mal jemand von einem Kenntnis erhält. Und um alles muss man sich selber kümmern. Aber das ist natürlich eigentlich auch eine super, super Sache gewesen. Dadurch hat sich jetzt über die Jahre so eine Schicht von Menschen entwickelt, die mal wieder in der Lage ist, alles zu können. Die wirklich komplett von der ersten Aufnahme, von dem ersten Ton bis hin zu der Vorbereitung und am Ende auch der Publikation bis hin zum eigenen Marketing sich um alles selber kümmern muss. Das ist wirklich wichtig und bringt uns zu einer zweiten krassen Feststellung. Radio ist zum Aufwachen, Podcasts sind zum Einschlafen. Radio, damit weckt man sich. Ein Podcast kann man super mit einschlafen. Mir erzählen das manchmal so Leute und dann fühlen sich dann immer so ein bisschen schlecht auch dabei. So, ja, ich höre ja dich immer zum Einschlafen und so. Aber verstehe das mal nicht falsch. Ja, ich finde das total interessant. Ich verstehe das nicht falsch. Ich mache das ja auch selber. Und ich finde, etwas, wobei man einschlafen kann, ist eigentlich erstmal was echt Entspanntes. Und warum macht man denn das? Warum hört man denn kein Radio zum Einschlafen? Naja, weil es einen halt nicht entspannt. Weil man die ganze Zeit aufgeweckt wird, weil man die ganze Zeit unterbrochen wird, weil alles irgendwie auch einen Speed hat, der unnatürlich ist. Weil alles ist gekürzt, alles ist geschnitten, jedes Äh ist gekillt worden, jede Pause, die in irgendeiner Form keinen Raum mehr gefunden hat, muss weg. Und das Ganze ist ein Staccato und stresst einen einfach total. Aber es hat natürlich auch noch viele andere Gründe. Am Ende ist Podcasting wirklich eine Frage der Zeit. Das Zeitmanagement ist ein anderes, da werde ich noch einiges zu sagen. Zeit, weil es keine Begrenzung gibt, Zeit, weil man auch einfach mit ihr anders umgeht. Und nicht nur was die Produzenten betrifft, ist das so, sondern es ist vor allem auch so, wie die Hörerinnen und Hörer das machen. Man nimmt sich Zeit für Podcasts. Viele Leute denken sich so, ach ja, Podcasts und so, da habe ich ja gar keine Zeit für, wann soll ich denn das machen? Habe ich ja gar keine Zeit für. Mein Leben ist ja so durchgetaktet, ich habe ja gar keine Zeit für sowas. Das sind natürlich Menschen, die man nicht erreicht. Die sind aber auch echt nicht so relevant, weil es gibt eigentlich viel mehr Leute, die haben eigentlich viel zu viel Zeit. Die machen die ganze Zeit irgendetwas, wo sie Dinge tun, wo sie eigentlich auch noch was anderes machen könnten. Und noch besser, wo während sie das tun, eigentlich genau der richtige Zeitpunkt ist, Dinge zu lernen, Dinge zu verinnerlichen und sich mit neuen Sachen zu konfrontieren. Ob es das Putzen oder der Sport ist oder das Fahren in der Straßenbahn und all diese Gelegenheiten. Und es gab früher mal so eine mittlerweile aus der Mode gekommene Betrachtung von Medien, ob sich es bei einem Medium um ein Lean Forward oder ein Lean Back Medium handelt. So Fernsehen ist so das Lean Back, da setzt man sich aufs Sofa, lässt sich irgendwie berieseln und eigentlich interessiert einen das nicht so groß. Und Lean Forward, das ist so das Buch, das Internet, die Webseite, wo man sich so nach vorne lehnt und dann so, oh ja, toll, das ist ja interessant, da muss ich jetzt aber noch mal ein bisschen hinterher klicken. Und ich habe immer versucht, das irgendwie auf Podcasts zu mappen und das passte irgendwie alles nicht. Ich habe festgestellt, Podcast ist eigentlich beides. Ja, also Podcaster lehnt man sich eigentlich voll in den Content rein, aber man kann sich dabei auch noch entspannt zurücklehnen. Und das ist eigentlich auch schon mal eine Qualität, die man jetzt nicht überall findet. Und man fragt sich natürlich, warum ist denn das eigentlich so? Podcasts sind auch ein bisschen die Rückkehr des Dialogs. Und damit hat das Radio auch mal angefangen. Als sie das erste Mal alles zusammengestöpselt hatten, der erste Sender stand, man hat sich ein paar Stühle hingestellt, die Mikrofone funktionierten und sie haben sich gefragt, naja, okay, jetzt können wir also hier über die ganze Landschaft senden, was machen wir denn jetzt damit? Dann haben sich da zwei Leute hingesetzt und haben eine Frage-Antwort-Runde gemacht und haben sich einfach unterhalten. Der Dialog war der Motor des Radios. Und der Dialog ist auch der Motor des Podcastings. Im Prinzip, Radio Reborn fängt hier alles wieder von vorne an. Und man iteriert es nochmal neu, gemeinsam mit den neuen Flexibilitäten und neuen Freiheiten, die man hat, dadurch, dass man eben nur im Internet sendet. Und trotzdem ist es meiner Meinung nach ein bisschen anders. Man hat auch so ein bisschen die Hörerin im Hinterkopf. Man macht das Radio sehr viel mehr gemeinsam mit allen anderen. bringt mich zu einer weiteren krassen Feststellung. Radio läuft über Lautsprecher, Podcasts laufen im Kopfhörer. Ich kenne eigentlich niemanden, der sich Radio im Kopfhörer anhört. Also ich habe sowas noch nie gemacht und mir würde ehrlich gesagt die Idee auch gar nicht so kommen. Ja, jetzt gibt es diese ganzen sprechenden Zylinder, die überall rumstehen. Die sind da wieder ganz toll, um irgendwie so ein permanentes Gedudel und so Musikströmen abzulaufen. Und der eine oder andere mag darüber auch Radiosender hören. Aber man würde sich das ja nicht auf den Kopfhörer packen. Podcasts wiederum wohnen geradezu im Kopfhörer. Das ist eigentlich der Default. Es ist einfach eine extrem intime Situation, in die man da einsteigt. Und darüber müssen wir reden. Das ist eine ganz intime Geschichte, die hier stattfindet. Die Leute steigen ein in so eine Glocke und setzen sich mit diesem Medium auf einmal auf eine Art und Weise auseinander, wie man das mit einem anderen Medium, von dem man irgendwie immer gedacht hat, es wäre ja sehr ähnlich, niemals tun würde. Warum? Das hat natürlich viel damit zu tun, dass Podcasts stimmengetragen sind. Podcasts sind ein Sprech- und Hörmedium. Man könnte ja denken, dass Musik dieselbe Bedeutung hat. Hat sie aber nicht. Während im Radio die Musik so das Bindeglied ist, oder man könnte auch sagen, dass dazwischen ist das Bindeglied zur Musik, je nachdem, wie man so gelagert ist, fehlt es halt beim Podcasting. Warum? Zwei Gründe. Der erste ist banal, rechtlich, mit diesem ganzen Urheberrechtskram, der sich jetzt leider auch wieder nicht verbessern wird, ist da einfach auch nicht viel zu holen. Ist erstmal eine Einschränkung, wäre manchmal ja ganz gut, würde nochmal mehr Formaten den Weg nach draußen eröffnen. War aber insofern auch ganz sinnvoll, als dass jetzt hier auf einmal es notwendig war, sich auf diese Sprache zu konzentrieren, auf die Stimme zu konzentrieren, das Sprechen zu konzentrieren. Und was ist Stimme? Was ist Sprechen? Sprechen ist unsere Primärkommunikation. Das ist das Erste, was diese Menschheit entwickelt hat, um miteinander zu kommunizieren, wenn man mal jetzt von Zeigen und Malen absieht. Die Kommunikation und das Tradieren von Wissen war über Jahrtausende das Erzählen von Geschichten. Das ganze Wissen der Menschheit, bevor man in der Lage war, irgendetwas in Schrift zu kodieren, auf Papier zu konservieren, Schriftsysteme, Zeichensysteme zu entwickeln, war immer die Erzählung, das Lagerfeuer, an dem man weitererzählt hat, was man weiß, wo das gesamte Wissen des Clans, der Familie, der Gesellschaft, des Dorfes, der Stadt weitergetragen wurde. Darüber hat sich diese Menschheit entwickelt, daraufhin sind wir optimiert. Das ist das, was wir am allerbesten können. Wir machen ja alle Radio und Podcasts und warum sitzen wir jetzt hier? Warum sitzen wir in einem Raum? Wozu? Wir könnten doch alle Skype anmachen und irgendwie uns über die Ferne unterhalten. Weil natürlich diese Präsenz, die Nähe, die maximale Nähe zu dieser Stimme, zu der Person sehr wichtig ist. Weil diese Intimität extrem wichtig ist. Weil so eine Intimität schafft auch Vertrauen. Die Stimme schafft Vertrauen. Wir können dieser Stimme extrem viel herauslesen. Wir können aus ihr Dinge herausfiltern, die wir aus Schrift und Text nicht herausfiltern können. Da ist eine Glaubwürdigkeit mit verbunden. Wir wissen, wie wir diese Stimme zu interpretieren haben. Da sind Emotionen mit verbunden. Wie fühlt sich diese Person? Wie fühle ich mich jetzt damit? Sehr feine Nuancen kann man da raushören. Und das, wo das Internet im Text immer noch versagt und wahrscheinlich bis ans Ende der Welt versagen wird, wie man denn sowas überhaupt kommuniziert, Ironie, Zwischentöne, Dinge, die sich nicht so einfach aus dem geschriebenen Wort herauslesen lassen, weil sie irgendwie zwischen den Zeilen sind. Und das hat auch interessante Effekte, weil dadurch, dass man auch das Bild weglässt und sich nur auf die Stimme verlässt, sind weniger Vorurteile im Spiel, als es sonst der Fall ist. Dieser ganze Lookism, dieses ganze, wie siehst du denn aus, was ist denn das für eine Person, hat man erstmal nicht so. Gilt natürlich jetzt auch nicht für alle Stimmen und es gibt Gruppen, die haben da auch noch so ihre Probleme, da Akzeptanz zu finden, weil die Stimme irgendwie anders ist, als man es vielleicht erwartet, aber es ist weniger. Letztlich kann man über Podcasts einfach eine interessante Kuscheligkeit herstellen und was dann wiederum dem Ganzen Tür und Tor öffnet, man kann halt eine Gemeinschaft schaffen, man kann halt versuchen, da eine Community aufzubauen, etwas zu erreichen. Und der Podcast ist etwas, das es erlaubt, das schrittweise in einem sehr gepflegten Stil durchzuführen. Wenn man nämlich anfängt, am Anfang mit so einer Kerngruppe zu arbeiten, einfach seine Informationen erstmal nur an eine überhaupt nicht in Zahlen groß ausdrückbare Menge von Leuten zu vermitteln, mit denen man auf derselben Wellenlänge ist, die sich für dieselben Dinge interessieren, und dann anfängt langsam über diese Kerngruppe hinaus, über Freundeskreise und diese Gruppe umgebende Ringe sich langsam zu erweitern, ohne sich von der eigentlichen Kerngruppe zu entfremden, dann ist es irgendwann auch möglich, den Rest zu erreichen. Wie groß auch immer dieser Rest sein mag, was auch immer das für eine Öffentlichkeit ist, das hängt halt wirklich davon ab. Wichtig ist dabei, dass man Feedback, was man erhält, auch wirklich beachtet. Diese Community-Geschichte ist keine Einbahnstraße, sondern man muss es eigentlich immer in beide Richtungen denken. Und von daher ist auch ganz interessant, wenn man sich mal anschaut, was Podcasts für eine Kommentarkultur haben. Die ist nämlich deutlich besser als die von anderen Textmedien. So, unter einem durchschnittlichen Blogartikel oder YouTube-Video hat sicherlich jeder schon mal reingeschaut, das ist so Internet auf, oh Gott, Internet zu. Und das ist bei Podcasts nicht so schlimm. Ich sage nicht, da ist alles total super, aber die intellektuelle Leistung, einem Podcast überhaupt erstmal zu folgen, bevor man sich inhaltlich dazu äußern kann, führt schon mal zu einer anderen Beteiligung. Da werden nicht nur mal eben Überschriften quer gelesen und dann war es das, sondern da muss man sich sozusagen auch schon drauf einsteigen. Und wenn man dann erstmal Stimmen gehört hat und wenn man dann erstmal all diese ganzen Filter aktiviert oder eben auch deaktiviert hat, die normalerweise greifen, dann ergibt sich daraus meist eine trollfreiere Umgebung. Man ist nie frei von Trolls, aber naja. Und so haben Podcasts jetzt einen interessanten Lauf. Podcasts gehen auch on stage. Podcasts sind sichtbarer geworden, aber sie sind und bleiben mit Abstand das persönlichste Medium, was man so derzeit im Internet finden kann. Eben daraus sich ableiten, was die Eigenschaften sind der Stimme, die Eigenschaft der Ansprache, der Community, und da ist es halt auch auf eine bestimmte Art und Weise relevant. Denn es gibt ja so ein weiteres putziges Vorurteil über Podcasts, wie sagt man immer so schön, naja, der Podcast, der kommt ja aus seiner Nische nicht raus. Wenn ich das immer schon höre. Was heißt denn das eigentlich, Nische? Nische sehen manche Leute als irgendwie, da wo nicht so viele Leute hingehen, und da wo nicht so viele Leute hingehen, ist ja doof. Ne? Denn wir wollen ja alle in die Großraumdisco, wo der gleiche Scheiß läuft wie überall. Nee, wollen wir eigentlich nicht. Eigentlich wollen wir in diese coole, kuschelige Bar, wo irgendwie nur 20 Leute überhaupt wissen, dass es die gibt. Und was auch ganz wichtig ist, in dieser Nische ist halt auch dann die Relevanz, weil da werden dann eben die Themen gespielt, die mich auch wirklich genau treffen. Diese vertikale Zielgruppe, die ich gerne sein möchte, wo mich wirklich Sachen erreichen, die für mich eine große Rolle spielen. Tja, aber Breaking News. Ist der Podcast-Hype schon zu Ende? 24. September 2018. Wir berichten live vom Markt der Medien. Teure Produktion, schwierige Vermarktung. Zwei amerikanische Podcast-Produzenten haben die Reißleine gezogen und ihre Content-Teams entlassen. Zwei! Und wenn schon. Also das ist einfach sowas von egal. Diese Halbzyklen, das ist jetzt irgendwie der dritte Abgesang, den ich jetzt mitbekomme in diesen letzten 13 Jahren. Das geht halt immer so hoch und wieder runter. In zwei Jahren geht es, also nächsten Monate werden wir dann so, oh Gott, das hat alles nicht funktioniert. Wir haben ganz viel Geld investiert und irgendwie jetzt sind wir immer noch nicht reich. Ja, also dieses Missverständnis, wo ein Medium relevant ist und wo man es am besten einsetzen sollte, setze ich halt einfach nicht bei allen durch. Diese Erwartungshaltung, das wäre jetzt so die nächste Goldgrube des Internets, das mag für manche tatsächlich so sein, aber ich denke nicht, dass man da so rangehen darf. Ansonsten sind Podcasts eigentlich ziemlich safe, denn Podcasts bleiben relevant, denn die Leute, die jetzt hören, werden auf gar keinen Fall damit aufhören. Oder? Also, weil wenn einen das erstmal so erwischt hat, dann wird es schwierig, das wieder sein zu lassen. Ich würde sagen, das ist so in etwa wie Fußball. Also einfach weitermachen. Jetzt stellt sich natürlich hier die Frage, was hat denn das jetzt überhaupt alles mit Wissenschaft zu tun und warum reden wir darüber? Ich selber fand, also ich mochte Podcasts vor allem, weil es für mich persönlich die Gelegenheit war, erstmal so meinem persönlichen Hobby zu frönen, nämlich reden. Ja. Ist ja auch nicht immer so optimal oder so einfach, so eine Situation zu finden, wo man einfach endlos quatschen kann, ohne des Raums verwiesen zu werden. Das geht da halt ganz gut und wenn es so schlimm wird, können die Leute ja auch Pause drücken. Aber was noch viel wichtiger ist, man kann halt dabei lernen. So, und älter werden heißt ja auch immer in der Gefahr zu sein, nicht weiterzulernen. Und diesem Risiko wollte ich mich eigentlich nicht gesteigert aussetzen. Also habe ich mit dem Podcast versucht, Wissen zu schaffen, und zwar sowohl für mich als auch für andere, indem ich einfach mein Leben durch Lernen gestaltet habe. Das ist so eine Art öffentliche Zurschaustellung meines privaten Weiterbildungsprogramms. Ich lasse mir einfach von irgendjemandem was erklären und andere Leute hören zu. Und das hat ganz gut funktioniert. Das war gar nicht so beabsichtigt, dass das jetzt in irgendeiner Form Traktion findet. Ich habe nur dann gemerkt, dass das einfach eine Methode ist, die ganz gut funktioniert. Und ich möchte nur so ein paar Erkenntnisse, die ich in diesem Lauf gehabt habe, mal kurz teilen, was ich gemacht habe und was meiner Meinung nach ganz gut passt, insbesondere dann, wenn man über Wissenschaft redet, aber nicht nur. Wichtig war, Hierarchien aufzulösen, mit den Leuten nicht in so einem oben-unten Kommunikationsziel zu reden. Oft auch so auf Du, das ist jetzt nicht unbedingt das Wichtigste, aber dass es so ein gefühltes Du ist. So ein, ach, das ist ja interessant, was du da machst, erklär mal. So, aber auch ein nicht zurücktreten, wenn man das Gefühl hat, jetzt war es irgendwie, oh, jetzt kommt da aber irgendwie was mega Komplexes und jetzt rede ich hier wahrscheinlich mit irgendeiner Koryphäe, I'm not worthy, ich spule mal vor, sondern dass man in dem Moment sagt so, nee, das war mir jetzt aber zu kompliziert, kannst du nochmal erklären? Was interessanterweise bei manchen Leuten erstmal merkwürdig rüberkommt, aber viele dann eigentlich auch gut finden, weil sie das schätzen, dass auf einmal ein wirkliches Interesse da ist. Dass man wirklich versucht, hinter die Dinge herzukommen und nicht nur so ein Schaulaufen macht mit hier, gucke mal, was die Person alles weiß. Letztlich stellt man also eine Nahbarkeit her, für sich und auch für andere Leute. Man schafft es einfach, Leute heranzuführen und dadurch, dass man eben da Brücken baut und versucht, die Niveaus zu nivellieren und Zugänglichkeit zu schaffen, macht man einfach auch komplexe Themen auf einmal auf eine Art und Weise zugänglich, wie sie es vielleicht so vorher noch gar nicht waren. Und das heißt auch nicht, dass man Komplexität reduziert. Das sehe ich auch oft, dass immer so, ja, das ist ja alles viel zu kompliziert und das müssen wir jetzt mal runterbrechen und bloß nicht so genau ins Detail gehen, dann steigen uns die Leute aus, dann hört ja keiner mehr zu. Ich frage mich halt immer nur, was hat es denn eigentlich für einen Sinn, dass die Leute noch zuhören, wenn man eigentlich gar nicht mehr über das redet, worüber man eigentlich reden sollte? Wozu denn die Kompliziertheit, die Komplexität weglassen, wenn es darum doch eigentlich geht? Also man muss sich darum kümmern, das alles aufzudröseln und verständlich zu machen, ohne dabei komplett wegzugehen. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Ich habe hier ein bisschen Überblick verloren. 10 Minuten passt, super. Und das führte bei mir zu diesen beiden Formaten, Raumzeit und Forschergeist. Und so ein bisschen auch das mitnehmen, was ich am Anfang gesagt habe, für mich sind beide Formate insofern jetzt erstmal äquivalent, weil sie beide mit demselben Format arbeiten. Ein Thema, eine Person, in der Regel manchmal auch zwei, aber in der Regel eine. Und dann reden wir mal drüber. Von A bis Z und dann möglichst viele Buchstaben dazwischen irgendwie mitnehmen, damit das irgendwie hinhaut. Das ist eigentlich die einfache Formel, mit der ich da arbeite. Oder noch einfacher gesagt, das Ganze ist so eine Art Lagerfeuer der Wissenschaft. Man setzt sich halt da so hin, knistert schön, wohlige Wärme strahlt und alle sitzen drumherum. Zwei Leute unterhalten sich, alle anderen sitzen an demselben Lagerfeuer mit dran. Ganz wichtig. Und es ist halt auch ganz wichtig, dass es sich hier um echte Dialoge handelt. Manchmal kriege ich so E-Mails vorher. Ja, was sind denn Ihre Fragen? Können Sie mir die mal schicken? So, nee, kann ich nicht. Weil erstens weiß ich die noch gar nicht. Zweitens, wenn ich schon welche hätte, würde ich das auch nicht tun. Weil dann wäre auch so eine Erwartungshaltung auf einmal im Raum, dass man nur genau darüber redet und man legt sich dann schon mal die Antworten bereit. Das Schlimmste sind irgendwie Sendungen, wo man schon vorher eigentlich auch weiß, worum es geht. Noch schlimmer, wenn man die ganze Sendung so plant, um auf irgendeine Aussage zu kommen. Ich lege mir schon so Sachen bereit, was ich gerne aufgelöst bekommen möchte, was ich gerne erklärt bekommen möchte. Aber ich versuche nicht, bestimmte Antworten zu bekommen. Und schon gar nicht, Fragen so zu formulieren, um bestimmte Antworten zu bekommen. Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben mir oft gesagt, dass sie das extrem befreiend gefunden haben, endlich mal komplett Tacheles reden zu können und am Ende auch noch festzustellen, dass eigentlich 99% dessen, was sie gesagt haben, eigentlich 100%, am Ende auch verbleibt in der Sendung. Oft ist so eine Frustration da, wenn Wissenschaftsjournalisten kommen, ein paar O-Töne nehmen, man quatscht sich da 20 Minuten den Mund wund und dann sind da halt drei Worte drin, die out of context irgendwas komplett anderes begleiten. Das ist einfach frustrierend. Und an der Stelle, wenn man die Leute einfach mitnimmt und ihnen sagt, okay, nee, mich interessiert das jetzt wirklich und ich bin ja auch ergebnisoffen und ich will hier in so einen echten Dialog eintreten, dann fängt es an, auf einmal eine andere Qualität zu haben. Und dieses Fehlen eines Plans und dieses Fehlens einer vorgefertigten Struktur ist natürlich dann in der Durchführung schwierig, weil man muss etwas machen, was man sonst vielleicht nicht so gerne macht. Man muss nämlich in Echtzeit denken. Man muss echt viele Sachen gleichzeitig machen. Man muss irgendwie darüber nachdenken, was wird mir da gerade erzählt, was bedeutet das eigentlich, was ist, wenn jetzt eine Pause kommt, was frage ich denn als nächstes, läuft man in meiner Aufnahme noch? Ja, Erinnerungen, wir sind ja irgendwie alles in einem, Podcaster sind ja irgendwie Intendant und ich muss mal hier kurz mal wegnehmen. Ich bin ja irgendwie alles und ich muss ja mich um alles kümmern und diese Gleichzeitigkeit zu lernen ist ein Prozess, aber es ist machbar. Aber es ist eben auch wichtig für das Gespräch, weil das Gespräch wird dadurch echter. Und auch andere Sachen sind wichtig, nämlich Pausen. Pausen sind ja auch im Radio extrem verpönt. Pausen, oh Gott, das frisst Zeit. Und das Ergebnis sind in ihrer ganzen Sprechdynamik vollkommen zusammenkomprimierte Wortströme, die nicht mehr dieselbe Taktung haben. Und ich finde es manchmal auch wichtig, diese Metainformationen zu belassen. Denn wie lange jemand über etwas nachdenken muss, ist manchmal auch eine Information in sich. Ich hatte mal so ein schönes Gespräch, wo ich nach irgendeiner blöden Zahl fragte mit, was weiß ich, wie viele von diesen Instrumenten hat denn dieser Satellit gehabt? Und die Antwort war so, ja, die Zahl, oder? Moment, da muss ich mal nachrechnen. Und die Person rechnete dann 30 Sekunden lang mit einem Bleistift auf einem Zettel in Ruhe mit so, das Ganze irgendwie nach, um festzustellen, ja, stimmt. Und ich hörte mir das danach so an und überlegte so, was mache ich jetzt mit diesem Teil? Schneide ich das raus? Also nee, das habe ich natürlich drin gelassen. Weil einfach dieses hören zu können, wie jemand denkt und irgendwie seine eigenen Aussagen auch überprüft und aus so einer Erinnerung 20 Jahre nach so einem Projekt auch wieder herleiten kann, fand ich einfach eine interessante Information. Trotzdem ist es wichtig, dass man auch zusammenfasst, dass man versucht zu greifen, was habe ich jetzt hier eigentlich gerade gehört? Ist das so und so? Einfach um die Leute mitzunehmen. Und das ist überhaupt das Wichtigste beim Podcasting, man muss die Leute mitnehmen. Man muss immer irgendwie auch so nicht nur an sich denken, sondern auch darüber nachdenken, was reden wir jetzt hier eigentlich gerade? Kann dem jetzt überhaupt noch jeder folgen? Oder ist es jetzt vielleicht mal ganz sinnvoll, all das, was bisher erzählt wurde, auch mal zusammenzufassen? Einfach auch für mich selber, um selber klar zu sein, dass ich das jetzt auch verstanden habe, aber auch in dem Moment die Taktung für alle anderen rauszunehmen. Weil machen wir uns nichts vor, wenn man lange Sachen hört, steigt man natürlich auch irgendwann mal aus. Man ist nicht immer 100% im On. So. Aber während man bei Hörbüchern und irgendwie dicht geschnittenen Features eigentlich komplett raus ist, wenn man mal 20 Sekunden nicht gehört hat, kann man durch Repetition und Zusammenfassung und solche Spannungsbögen die Leute auch in dem Moment immer wieder mitnehmen und auch letztlich dazu bringen, sowas auch vielleicht zwei- oder dreimal zu hören. So viel vielleicht zum Inhaltlichen. Jetzt sind für mich diese Wissenschaftspodcasts recht wichtig und ich bin auch in der glücklichen Situation, da eine Unterstützung zu bekommen von meinen Partnern, die es mir ermöglichen, auch mal ein paar Sachen auszuprobieren, die ich vielleicht sonst nicht so gemacht hätte. Und das hat sich eigentlich als ganz brauchbar erwiesen, deswegen möchte ich es an der Stelle auch nochmal erwähnen. Im Forschergeist zum Beispiel haben wir angefangen, die Sendungen dann auch entsprechend würdig zu publizieren. Da geht noch was, aber es ist schon mal ganz wichtig, dass man dann eben auch der Bedeutung dieser Sendung insofern Rechnung trägt, als dass man sie auch auf eine Art und Weise aufbereitet, wie es dann eben auch später noch sinnvoll sein kann. Weil machen wir uns nichts vor. Gutes Podcastgespräch kann man locker 10, 20 Jahre halten. Das ist nichts, was sich versendet, sondern das sind alles Dinge, wo man später auch nochmal hingehen kann, wo der Podcast auch selber zu einer Referenz wird. Und deswegen sind diese Cover, diese einheitlichen Sachen, auch die Visualisierung eines Themas sicherlich nicht ganz unwichtig. Wir haben dann auch angefangen, das Ganze in so kleine Videos zu machen, um einfach schon mal Teaser zu bauen. Sowas wird sich dann sicherlich bald auch mal auf der Webseite finden, da sind wir gerade noch dran. Einfach um auch schon mal Leute auch an so ein Thema ranzuführen. Weil oft ist so ein Feedback bei Podcasts auch so, ja, ich habe mir mal hier Podcast XY angehört, das Thema hat mir ja nur kommuniziert, das wird dich bestimmt nicht interessieren und jetzt höre ich es mir schon zum dritten Mal an. Das finde ich immer das Beste. Weil man einfach nur in Anführungsstrichen so eine kleine Einstiegsschwelle überschreiten muss. Und umso niedriger man diese Einstiegsschwelle macht, umso mehr man Interesse wecken kann, dass die Leute da überhaupt erstmal draufgehen, damit sie dann später feststellen, aha, das ist ja super, umso besser. Da kann sowas helfen. Da haben wir auch mal sowas gebaut, wo man sich auch fragt, was soll das denn sein? Das ist einfach ein DIN A4-Papier. Da ist man mal im Prinzip genau das Gleiche, was man auf der Webseite findet, so der Text etc., Links auf alles, Bilder, das Motiv, pipapo, URLs. Einfach mit drauf, mit dem unvermeidlichen QR-Code, um direkt auf die Webseite zu kommen. Wozu ist das da? Das ist dazu da, um den Leuten, die aus einem eigenen Antrieb heraus so etwas verbreiten wollen, die Gelegenheit zu geben, auch in die nicht digitalen Räume zu gehen. Man druckt es einfach aus und dann packt man das ans schwarze Brett. Oder man packt das auf irgendeiner Messe oder irgendeiner Konferenz irgendwo hin. Einfach um so eine Sichtbarkeit zu schaffen, hier Hilfsmittel zu bauen, um die Nutzung des Podcasts noch zu intensivieren. Und auch bei Forschergeist haben wir vor einigen Monaten angefangen, das Ganze noch mal etwas zu intensivieren, indem wir Transkripten eine zentrale Rolle gegeben haben und auch in Zukunft noch mehr geben wollen. Wie sieht das aus? Die Sendungen werden vollständig transkribiert. Diese Transkripte kann man sich herunterladen, aber noch besser, man kann sich diese Transkripte auf der Webseite, während man die Sendung hört, in Echtzeit mitlaufen lassen. Man kann auch an eine beliebige Stelle in den Text klicken und springt dann direkt an das Gespräch. Das heißt, das Transkript ist fest verwoben mit der Sendung und man kann bis auf den Satz genau jederzeit Dinge finden. Jetzt sind einige Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, naja, Transkripte und Text und so, aber Text, das ist doch wieder der Rückschritt, jetzt haben wir doch gerade das Gespräch, das ist doch viel toller, warum machst du denn jetzt wieder Text? Und ich denke, es gibt hier einen riesigen Unterschied, den sollte man berücksichtigen. Sowas wie Hörbücher, ja, das ist was Gesprochenes, was aber eigentlich zum Lesen gedacht war. Und Transkripte wiederum sind Geschriebenes, was aber eigentlich zum Hören gedacht war. Das heißt, die Transkripte haben eine ganz andere Rolle. Die sind jetzt nicht der Artikel, der sich komisch liest, sondern hier geht es um Durchsuchbarkeit, dass man einfach die Möglichkeit hat, diese Gespräche auch in Suchmaschinen zu bekommen. Es geht um eine Indizierbarkeit, dass man auch selber in der Lage ist, bestimmte Begriffe schnell zu finden, in solche Gespräche reinsteigen zu können. Und natürlich am Ende auch eine Zitierbarkeit. Um Podcasts auch als Arbeitsmaterial, als Quelle, als Ressource zu liefern. Dass man sowas auch mal in einem Paper zitieren kann. Ja, zum Abschluss noch etwas Raumgreifendes, was wir auch machen, was sich auch gezeigt hat, was wunderbar funktioniert. Mit Raumzeit habe ich das jetzt zweimal gemacht, das Ganze als Ereignis auch auf die Bühne zu bekommen, um dort mit Leuten sich zu treffen. Sehr schön, hier war das in Darmstadt, in der Zentralstation. Da kommen dann viele hundert Leute und richtig top war, das Ganze in Berlin im Planetarium zu machen, wo man dann wirklich diese komplette Podcast-Immersion hat. Man sitzt da 2 Stunden lang, lässt sich über ein Thema was erzählen und während man über irgendwelche Themen redet, laufen passende 360-Grad-Videos auf dieser riesigen Kuppel. Die Leute sind da schon etwas gepfählt herausgegangen. Also man muss die Community mitnehmen und auch in Veranstaltungen denken. Ja, und das ist eigentlich alles, was ich heute erstmal zu sagen habe. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Fragen. Also, ich würde eigentlich unabhängig von meiner wissenschaftlichen Sozialisation als ganz stinkordinärer Mensch empfehlen, dass wir ein Fenster öffnen. Vielleicht findet sich jemand, der das tut. Es sind hier noch ein paar versprengte Sauerstoffmoleküle. Viele davon werde ich fürs Reden verbrauchen. Wenn Sie auch noch welche haben wollen, sollten wir die Fenster aufmachen. Das finde ich dankenswert. Wunderbar. Vielen Dank. Ja, der nächste Dank gilt Manuel Beaufort und Josef Seethaler, die mich eingeladen haben, obwohl ich, um diese Einladung zu vermeiden, der Wahrheit entsprechend gesagt habe, dass ich keine Podcasts höre. Damit bin ich auf Distanz als Ressource verwiesen. Distanz, das wissen die Psychologinnen und die Organisationsberaterin, ist eine Ressource. Beobachtung aus Distanz erlaubt Einsichten, die man aus der Nähe nicht haben kann. Und genauso wünsche ich mir, dass dieser Beitrag verstanden wird als eine Anregung zur Kontroverse, als Angebot eines fernen Spiegels. Ich liefere hier die Referenz dazu, das ist Barbara Tuchman, die das über das Mittelalter geschrieben hat, als einen fernen Spiegel, in dem manches vielleicht ein bisschen deutlicher sichtbar und damit auch produktiv diskutierbar wird. Ich möchte mit Ihnen eine Reise in 6 Schritten unternehmen und die als so eine Folge von Kurzbesuchen in Gedankengebäuden anlegen. Und am Ende hoffe ich, dass ein Reiseeindruck entstanden sein wird. Und weil Sie nämlich alle an das Medium Radio glauben und an die Podcasts, habe ich keine Folien gemacht. Ich dachte, Sie sollten mal auch versuchsweise zuhören. Ich werde mich also mit dem Wissenschaftspodcast beschäftigen, wie ich ihn aus der Ferne wahrnehme. Und auf meine Kompetenz als Historikerin vertrauend, werde ich meine Beobachtungen aus zeitlicher und nicht etwa räumlicher Ferne anstellen. Aber lassen Sie mich in der Gegenwart beginnen. Kurzbesuch 1 findet statt bei Ulrich Lohmar. Und dessen Gedanken stecken für mich ab, wofür Wissenschaftspodcasts wichtig sein könnten. Ulrich Lohmar ist ein inzwischen wahrscheinlich weitgehend vergessener deutscher Bildungspolitiker. Er war von 1965 bis 1969 Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Wissenschaft, Kulturpolitik und Publizistik. 1967 hat er sich über etwas geäußert, was mir als Rahmen ganz wichtig ist. Er hat über den Begriff der Planung geschrieben. Planung bedeutet, sein Verhalten so auszurichten, dass nichts sich unvermutet rächen kann. Planung ersetzt also Zufall durch Irrtum. Planung bedeutet, dass wir versuchen, der Rache auszukommen. Ein solcher dispositiver Rahmen hat nach Lohmar die Hoffnung, eine unideologische Diskussion zu ermöglichen. Allerdings erfordere, sagt Lohmar, die Planung, die braucht Systemforschung, Entscheidungsforschung, Informationsforschung Und das erfordert von der Politik und von der Wissenschaft das Begreifen von technologischen, sprachlichen und methodischen Kategorien, die neu sind. Die Politik sei darauf noch weniger vorbereitet als die Wissenschaft in ihrer Gesamtheit, hat er vor 59 Jahren gesagt, und ich fürchte, er hat immer noch recht. Wissenschaftspublizistik ist aber, so Lohrmann, unverzichtbar für dieses Problem. Ihr kommt die Rolle eines unentbehrlichen Mittlers und Vermittlers zu, denn Transparenz im Sinne von Durchschaubarkeit sei unter den gegebenen strukturellen Merkmalen eines demokratischen Gemeinwesens eine der wichtigsten Bedingungen für eine offene Meinungsbildung und wirksame Kontrolle. Nun kann man argumentieren, dass wir uns jetzt in einem welthistorischen Augenblick befinden, in dem diese wissenschaftsbasierte technologische Zivilisation das Begreifen von technologischen, sprachlichen und methodischen Kategorien für die Planung, das heißt für die Einrichtung gesellschaftlichen Verhaltens, damit sich nichts unvermutet rächen kann, meine Damen und Herren, nötiger als je benötigt brauchen. Also nach wie vor mit wachsender Dringlichkeit ist Transparenz im Sinne von Durchschaubarkeit unverzichtbar für eine offene Meinungsbildung und wirksame Kontrolle. Das könnten wir als klaren Handlungsauftrag für den Wissenschaftspodcast begreifen und ich könnte nach Hause gehen. Aber bevor wir das jetzt als entschieden betrachten, dass die Wissenschaftspodcasts für genau das gut sind, würde ich vorschlagen, wir machen noch einen zweiten kurzen Besuch. Denn leider, leider ist die Gesellschaft für die normativen Folgerungen, die Lohrmann aus seiner Diagnose zieht, taub. Gesellschaft hat nämlich keine Ohren. Und ich würde daher gerne so eine Art diagnostische Korrektur vornehmen. Lohrmann nennt Durchschaubarkeit als Basis von Meinungsbildung und Kontrolle. Das dafür notwendige Wissen kann man auch bürgerschaftliches Orientierungswissen nennen. Und das, meine Damen und Herren, eröffnet uns eine Möglichkeit, uns als informierte Bürgerinnen und Bürger wahrzunehmen, und ich verschärfe es jetzt noch ein bisschen, uns im Glauben zu wiegen, dass wir darauf aufbauend mitentscheiden können über die Zukunft. Wenn wir diesen Glauben nicht hätten, würden wir uns nicht entsprechend gesellschaftlicher Spielregeln verhalten. Der Glaube daran, dass wir mitentscheiden, ist ein Grundversprechen der Demokratie. Und der Podcast servisiert diesen Glauben. Heutzutage im Zeitalter der alle Lebensbereiche durchdringenden Technologie, das heißt dieser unauflöslichen Verknüpfung von Technik und Wissenschaft, ist Wissen über Wissenschaft ein unverzichtbarer Bestandteil von dem, was ich gerade bürgerschaftliches Orientierungswissen genannt habe. Und genau darum hat sich die kritische Wissenschaftspublizistik genau zu dem Zeitpunkt ausdifferenziert, als die Nebenwirkungen von Technologien sichtbar zu werden begonnen haben. Also je schlimmer es wurde mit Umweltverschmutzung und anderen Technologiefolgen, desto dringlicher wurde die Herstellung und Wiederherstellung eines Glaubens daran, informiert zu sein und mitentscheiden zu können. Jetzt könnten wir von hier in ungefähr 3 weiteren Schritten bei der kritischen Theorie landen, die Aporie der Aufklärung beklagen, ich könnte ein bisschen Horkheimer, ein bisschen Adorno zitieren, aber ich möchte mit Ihnen woanders hin. Der wissenschaftliche Podcast ist ein Werkzeug zur Befestigung von Verhältnissen, durch den Glauben informiert zu sein über das, was relevant ist. Da habe ich ihm jetzt vielleicht ein bisschen von seinem Glanz genommen. Ich möchte aber über den Podcast als Medium nachdenken, kurz Besuch 3. Wissenschaftspublizistik insgesamt unterliegt massenmedialen Logiken, die inhaltlich und formal bestimmen, womit sie erfolgreich sein kann. Ehe wir uns jetzt den Erfolgsbedingungen zuwenden, die für Podcasts gelten, sollten wir vielleicht einmal klären, worin der gesellschaftliche Erfolg der Massenmedien besteht. Nein, keine Quoten, sondern Niklas Luhmann. Luhmann hat vorgeschlagen, dass die Massenmedien etwas erlauben und befördern, was er die Unterscheidung zwischen Information und Nichtinformation nennt. Oder wenn Sie so wollen, Desinformation. Weil Sie das tun, können Sie die Grenze zwischen Information und Nichtinformation in Richtung Information verschieben. Allerdings nur unter einer Bedingung, der Bedingung von Aufmerksamkeit. Ohne Aufmerksamkeit keine Information. Aufmerksamkeits- und Erregungswerte zu erzielen, bedarf unglaublicher Anstrengungen. Wie ich jetzt gerade gelernt habe, haben Sie die Wahl zwischen 240.000 Möglichkeiten, sich da erregen zu lassen. Das bedeutet für 239.999, Luhmann hat uns erklärt, wie er sich das vorstellt. Er sagt, Massenmedien müssen, um diese Aufmerksamkeit erregen zu können, gleichzeitig Irritation erzeugen und verarbeiten. In die Produktion, in die Verbreitung und in den Konsum von Irritation investiert, simuliert und stimuliert die massenmediale Kommunikation die ständig erneuerte Bereitschaft, sich auf Überraschungen einzustellen. Jeder Podcast eine Überraschung. Daraus kann man ziemlich schnell die diskursive Problematik der Massenmedien ableiten. Nämlich die Notwendigkeit, ständig das Gefühl von Neuheit zu produzieren und zu erhalten. Und ich zitiere jetzt Franco Moretti: Die im Mittelpunkt der massenmedialen Kommunikation steht, sie muss immer neue Geschichten erzählen, weil sie sich innerhalb der Kultur des Neuen bewegt, die immer neue Inhalte erfordert. Und gleichzeitig muss sie ein Schema reproduzieren, das immer das Gleiche ist. Ich werde Ihnen am Schluss ein Angebot machen, was ich glaube, was dieses Schema sein könnte. Also in der Herstellung von Aufmerksamkeit durch die Beschwörung des Neuen ist auch die Wissenschaftspublizistik gefangen. Vielleicht ist sie das sogar in ganz besonderer Weise. Das möchte ich durch einen vierten Kurzbesuch klären helfen. Wir reisen in die Antike, 55 vor Christus. Das ist schon eine Weile her. Da veröffentlicht Cicero oder Cicero, wie er heute heißt, sein Werk De Oratore, über den Redner. Er identifiziert darin drei Faktoren, die eine erfolgreiche Rede ausmachen. Erstens den Beweis der Wahrheit dessen, was der Redner vertritt. Zweitens den Gewinn der Sympathie des Publikums. Und drittens die Beeinflussung der Gefühle der Zuhörer im Sinne des Redners. Schon der Beweis der Wahrheit, das Docere, ist eine zweischneidige Sache, kommt es dabei nicht nur auf die Fakten an, sondern auch auf die Argumentation. Aber dann kommt es darauf an, Sympathie zu erzeugen, Delektare. Und Cicero, Cicero weiß, wie das geht. Und ich zitiere ihn jetzt nicht auf Lateinisch, sondern in deutscher Übersetzung. Es ist also von großem Wert für den Erfolg, dass man die Herzen des Publikums für eine möglichst wohlwollende Einstellung sowohl dem Redner als auch ganz besonders dem Klienten des Redners gegenüber zu gewinnen weiß. Gewinnen aber lassen sich die Herzen durch die Würde eines Menschen, seine Taten und das Urteil über seine Lebensführung. Doch diesen Eindruck unterstützen bei dem Redner eine sanfte Stimme, ein schüchterner Gesichtsausdruck und eine liebenswürdige Ausdrucksweise. Allerdings ist es mit der Sympathie auch noch nicht getan. Es gilt, den Zuhörer zu bewegen, eine Entscheidung zu treffen. Und da weiß schon Cicero, was Schulz in den Nachrichtenwerten formuliert und was das Zaubermittel jeder massenmedialer Beeinflussung ist. Emotion. Wieder Cicero im Wortlaut. Die Menschen, schreibt er, entscheiden ja viel mehr aus Hass oder aus Liebe, Begierde oder Zorn, Schmerz oder Freude, Hoffnung oder Furcht. Aus einem Irrtum oder einer Regung des Gemüts als nach der Wahrheit oder einer Vorschrift, nach irgendeiner Rechtsnorm oder Verfahrensformel oder nach Gesetz. Die Menschen entscheiden aus Hass oder aus Liebe, Begierde, Zorn, Schmerz, Freude, Hoffnung, Furcht, nicht nach Wahrheit oder Vorschrift. Diese drei Faktoren, Delektare, nach dem Dozere, das Movere, das Bewegen, diese drei Faktoren stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander, das die mittelalterliche Predigtlehre, die Ars Predicandi, in dem Gegensatz von Unterweisung des Geistes versus dem Schmeicheln der Ohren zu fassen gesucht hat. Und der Wissenschaftspodcast ist in dieser Spannung insbesondere deswegen gefangen, weil er einem gesellschaftlichen Teilsystem Aufmerksamkeit zu verschaffen versucht, das sich am Wert Wahrheit orientiert. Ich könnte jetzt sagen, der Podcast erodiert den Wert Wahrheit, indem er emotionalisiert. Aber warum der Podcast? Warum nicht das YouTube-Video? Also jetzt brauchen wir einen fünften Kurzbesuch. Wir besuchen Jonathan Sturr. Ich behaupte mal eingangs, Wissenschaftspodcasts sind hörbar und unsichtbar. Und sie versprechen Wahrhaftigkeit genau dadurch, durch ihre Form. Jonathan Sturr hat zur Gegenwart eine These, die er in The Audible Past ausführt. Er spricht von einer audiovisuellen Litanei. Und er schreibt dazu, viele Philosophen praktizieren eine audiovisuelle Litanei. Eine konzeptuelle Geste, die Klang und Klangphänomene, die Stimme, haben wir ja vorher gehört, einem vermeintlich okulozentrischen Status quo positiv entgegensetzt. Diese audiovisuelle Litanei idealisiert das Hören und damit die Sprache als Ausdruck einer Art reiner Innerlichkeit. Haben Sie schon gehört? Intimität war heute schon Thema. Diese reine Innerlichkeit, auf die kommt es an. Deswegen ist der Podcast wahrhaftiger als das YouTube-Video. Die westliche Kultur, könnte man Stern ein bisschen polemisch zusammenfassen, ist okularzentrisch, aber der Blick ist schlecht. Glücklicherweise können der Ton und das Hören aber alles gut machen, was daran schlecht ist. Der Wissenschaftspodcast ist nicht nur deswegen so verlockend, weil er billig ist, sondern weil er seine Wahrhaftigkeit, seine größere Wahrhaftigkeit schon in der Form behauptet. Er ruft ihnen zu, ich bin nicht von manipulativen Bilderwelten verunreinigt, ich bin unsichtbar, also bin ich wahr. Schön für den Podcast. Einen Kurzbesuch haben wir noch. Ich erinnere an die Serialität, die ich schon kurz gestreift habe, das immer Neue in der immer gleichen Wiederholung. Wissenschaft muss im Podcast sowie in allen Massenmedien bis zur Erkennbarkeit entstellt werden. Sie muss durch Irritation Aufmerksamkeit erregen. Wie könnte das besser gehen, als so, wie Kikerow es beschrieben hat, durch Emotionalisierung? Meine These hierzu lautet, das Metanarrativ, sozusagen der Titel der Serie des Wissenschaftspodcasts, ist das Risiko. Im Begriff des Risikos treffen sich Wahrheit und Emotion. Der wissenschaftliche Podcast folgt deshalb häufig einer oder mehreren der antiken Mythen, die als sechs Risikosyndrome 1996 vom WBGU beschrieben worden sind. Von Cassandra bis Medusa. Die in den Regeln des Podcasts gerahmte Wissenschaft kümmert sich zum Beispiel darum, dass uns das Schwert des Damokles nicht auf den Kopf fällt, das an einem seidenen Faden über uns schwebt. Der Damokles-Cast findet zudem, der das Schwert und die Dünne des Fadens bei Kernkraftwerken und Staudämmen beschreibt, noch einen Gegenspieler dazu, der behauptet, das sei alles ganz harmlos. Hammer im Griff. Aufmerksamkeit bekommt das sehr hohe Schadenspotenzial und die Hörerinnen und Hörer ertragen es wohlig, weil die Eintrittswahrscheinlichkeit gering ist. Der Zyklopencast informiert über El Niño, über Erdbeben und Vulkanausbrüche oder AIDS. Die Spannung entsteht nicht nur durch das hohe Schadenspotenzial, sondern auch durch die ungewisse Eintrittswahrscheinlichkeit. Und der Vorteil, bei der Häufigkeit dieser Naturereignisse geht sich immer wieder ein neuer Zyklopencast aus. Auch Pythia, die griechische Seherin, die betäubt von Dämpfen aus der Erde kryptisch stammelte, was viel Raum für Interpretationen gelassen hat, ist Patin eines Podcasts. Gentechnik oder BSE sind Themen dafür. Das Schadenspotenzial ist ebenso ungewiss wie die Eintrittswahrscheinlichkeit. Stoff für Geschichten von rastlos tätigen Wissenschaftlerinnen, denen unsere Herzen zufliegen und deren Irrtümer uns wohlig schaudern lassen. Was aber, wenn wir in die Büchse der Pandora gegriffen hätten? In diesem Narrativ lässt sich das ewig Gleiche, die spannende Geschichte von menschlicher Begrenztheit und einsamen Heldinnen, die an den Grenzen des Wissens ihre schwere Arbeit tun, wunderbar erzählen. DDT ist ein Beispiel dafür, dass sowohl Schadenspotenzial als auch Eintrittswahrscheinlichkeit unsicher sind, aber die Herstellung und Verteilung dieser Substanz irreversibel ist. Was aus der Büchse der Pandora mal raus ist, kommt nicht mehr rein. Und nahezu überall finden Sie DDT. Rachel Carson dient hier als Serienheldin der Extraklasse, die dann auch noch an Krebs stirbt. Den Klimawandel habe ich vergessen bis jetzt. Na. Also aufgespart, damit Sie mir weiterhin Aufmerksamkeit schenken. Auf den haben Sie doch schon gewartet. Ihn zeichnen hohes Schadenspotenzial, hohe Eintrittswahrscheinlichkeit, aber eine mit großer Verzögerung eintretende Wirkung aus. Cassandra in Gestalt von John Schellnhuber und dem IPCC sind schon heiser von vielen Rufen. Doch niemand hört sie. Stoff für den Cassandra-Cast allemal. Was uns noch bleibt, ist der Elektrosmog. Geringes Schadenspotenzial, geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, Treffen auf hohes Mobilisierungspotenzial. Stoff für den Medusa-Cast. Denn so wie schon bei Medusa der Anblick für Versteinerung gereicht hat, werden hier die Wirkungen auf der psychologischen Ebene erzielt. Was für eine großartige Möglichkeit für die Podcastmacherinnen. Und wenn partout kein Risiko zu finden ist, dann kann man immer noch wissenschaftliche Inhalte als personalisierte Kontroversen präsentieren, um die Zuhörer zur Anteil- und Parteinahme zu ermuntern. Dabei allerdings bleibt die Leitdifferenz des Wissenschaftssystems, der binäre Code wahr-unwahr, der Grundlage für die Legitimitätszuschreibung durch andere gesellschaftliche Teilsysteme ist im schlimmsten Fall auf der Strecke. Podcasts, wenn sie erfolgreich sind, könnten der Wissenschaft, der sie dienen wollen, auf diese Weise ziemlich schaden. Sechs Kurzbesuche absolviert. Wie lange gibst du mir noch? 7 Minuten. Na, das geht sich locker aus. Also, Wissenschaftspublizistik, die sich auch im Podcast als Bedingung offener Meinungsbildung in der technologischen Zivilisation legitimiert, gebraucht wird für den Glauben an die Demokratie. Gefangen in der Logik der Massenmedien, der nötigen Beschwörung des Neuen, wenn sie so wollen, dem Nachrichtenwert. Im Spannungsfeld zwischen Erregung von Aufmerksamkeit durch emotionale Bewegung und Unterweisung des Geistes eingeklemmt. Der Serialität ausgeliefert, das nächste Elementarteilchen, das nächste Erdbeben, das nächste Stückchen DNA, immer das nächste. Der Serialität ausgeliefert mit Risiko als Metanarrativ, unauflöslich verschwistert von Damokles bis Medusa. Und dabei die Grunddifferenz der Wissenschaft, die Basis ihrer Legitimation, die Wahrheit als Wert kompromittierend. Hat diese Geschichte auch eine Moral? Auch ich bin in der Form gefangen. Ich muss jetzt einen überzeugenden Schluss finden, meine letzte Chance, sie für mich einzunehmen. Eine letzte Überraschung, eine Ankündigung des nächsten Gedankens, der neu und vertraut zugleich ist und sie emotional bewegt. Die Theoretiker im Mittelalter, die Predigtforscher, hatten ihren Cicero gelesen. Sie wussten, dass die Aufmerksamkeit für die Predigt nur zu haben war, wenn man den Ohren schmeichelte. Sie sorgten sich darum, ob dabei nicht die Unterweisung des Geistes auf der Strecke bliebe. Und sie haben sorgsam Empfehlungen für diese Gratwanderung abgegeben und darauf gehofft, dass sich diese beiden Ziele schon irgendwie vereinbaren lassen würden. Von eben solcher Hoffnung beseelt hat 1784 Friedrich Schiller mit 24 Jahren seine berühmte Rede über das Theater als moralische Anstalt gehalten und darin der Hoffnung Ausdruck verliehen, die Bildung des Verstandes und des Herzens solle mit der edelsten Unterhaltung vereint werden. Sie sehen schon, er hat die Ars Predicandi da rezipiert. So wie Sie hier im Publikum für Ihre Form brennen, für den Wissenschaftspodcast, dem sie ihr heißes Bemühen, mal zur Abwechslung Goethe, widmen, so hat Schiller für das Theater gebrannt. Aus dem Theater ist deshalb keine moralische Anstalt geworden, ebenso wenig wie aus dem Podcast etwas anderes werden kann als eine von vielen Spielarten des massenmedialen Stroms, von Neuigkeiten, mit dem in Serie die immer gleichen Überraschungen produziert und konsumiert werden, von Damokles bis Medusa, meinetwegen gewürzt mit ein bisschen Sherlock Holmes und Mata Hari. Aber, meine Damen und Herren, auch wenn es die Bildung des Verstandes und des Herzens nicht mit edelster Unterhaltung vereint, das Theater hält sich und hat Reiz und Wert. So möge es auch Ihren Podcasts ergehen. Ein bisschen distanzierte Reflexion hat dabei hoffentlich nicht geschadet. Vielen Dank. Ja, nochmal hallo und ich freue mich, dass ich mit einer kleinen Fußnote auf diesen tollen Vortrag jetzt folgen darf. Radio has no future. Der viel zitierte Ausspruch Lord Kelvins aus dem Jahr 1899 ist einer der erfreulichsten Irrtümer der Mediengeschichte. Jedenfalls auch aus der Sicht eines öffentlich-rechtlichen Unternehmens oder Senders wie Ö1, der mit einer Tagesreichweite von 660.000 Hörerinnen immer noch eine bestimmte größere Zielgruppe, darf man sagen, anspricht und jüngst auch bei jüngeren Zielgruppen erfreuliche Zuwächse erzielt hat. Dennoch scheint Radio für manche Zeitgenossinnen ein Imageproblem zu haben und vor allem von der Generation Smartphone nicht mehr oder kaum mehr wahrgenommen zu werden. Dass aus diesem Imageproblem kein Nutzungsproblem oder nicht noch mehr ein Nutzungsproblem wird, muss Gegenstand einer vertieften und sehr intelligenten Format-, Programmierungs- und Distributionsstrategie eines Senders sein. Die erfreulich lebendigen und vielfältigen Podcast-Trends sind medienstrategisch eine Chance, durch neue Ausspielwege ein jüngeres Publikum anzusprechen, das nicht oder noch nicht mit dem Sender in Berührung gekommen ist. Oder auch ältere Milieus anzusprechen, die zwar an unseren Themen interessiert werden, aber das Radio als analoges und lineares Medium nicht mehr auf ihrem akustischen Radar haben, die Performer, die digitalen Individualisten. Um dieses Potenzial auch mit eigenen neuen Podcast-Formen anzusprechen und auszuschöpfen, müsste allerdings der Spielraum der gesetzlichen Regelungen für den ORF vergrößert werden. Diese ermöglichen ja gegenwärtig nur das Ausspielen bereits gesendeter oder strikt sendungsbezogener Produktionen in einem Zeitraum von 7 Tagen mit ganz wenigen Ausnahmen. Der schon angeklungene volksbildnerische Ansatz, dass Wissenschaft durch das Radio zur Gesellschaft spricht, ist mit dem antiquiert angesehenen heute Paradigma der Wissenschaftspopularisierung verbunden. Die Pluralität und die Vielstimmigkeit digitaler Medien könnte dagegen den Ansatz des Wissenschaftsforschers Brian Wynne befördern. Society now can speak back to science. Das wäre attraktiv für einen Rundfunk der Gesellschaft und passend auch zu unserem redaktionellen Ansatz, Wissenschaft und Bildung im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen zu verorten und nicht nur Sendungen anzubieten, sondern auch einen Dialog anzubieten, darüber eine Plattform für diesen Dialog zu schaffen. Und wie Sie ja auch gesagt haben, Dialoge sind ja die Urform und Gespräche sind die Urform des Radios, auf die wir uns ja auch im digitalen Zeitalter wieder besinnen können und wollen. Partizipativ ausgehend etwa bei Ö1 Open Innovation von Fragen und Anliegen und auch von Wissen aus der Gesellschaft, um anknüpfend daran die Relevanz und den Nutzen des wissenschaftlichen Wissens zu erschließen, ohne dabei aber auch Nichtwissen und offene Fragen auszublenden. Das erfordert eine differenzierte Programm- und Formatstruktur, ein Zusammenspiel von Kurz und Lang, Aktualität und Hintergrund, News und Dokumentation, Kürze der Nachricht und ausführlicher Präzision des Features, persönliche Erzählung und interdisziplinärer Kontroverse. Um diesem Ziel ein bisschen näher zu kommen, produziert Ö1 18 Sendereihen mit an den 20 Programmstunden pro Woche. Deklarierte Wissenschaftssendungen einerseits, aber auch offene Formate, die sich mit Kontexten, Anwendungen und Folgen dieses Wissens in den verschiedensten Lebenswelten befassen, von lokal bis global. Sendereihen wie Nachtstudio Dimensionen oder auch das Radiokolleg natürlich erzielen in der linearen Ausstrahlung große Reichweiten im Sender. Sie sind Zugpferde, aber auch im digitalen Download sind sie wirklich Prototypen einer nachhaltigen Nutzung des Radios als Medium des Wissens. In Ö1 wird seit über 15 Jahren die Strategie verfolgt, vor allem kürzere Formate und Reihen als Podcasts anzubieten, die in Serien ausgestrahlt werden. Neben dem Ö1-Kanal mit den größten Abrufzahlen sind es erfreulicherweise Wissenschaftssendungen in populären Kurzformaten, die besonders nachgefragt werden, mit bis zu 180.000 Abrufen pro Monat. An der Spitze betrifft Geschichte oder das Kurzmagazin Wissen aktuell in enger Verbindung mit Nachrichten, Journalen und unserem Online-Wissenschaftskanal Science.at. Dann auch digital Leben und vom Leben der Natur. Und mit diesen Sendungsmarken steht jeweils ein klar definiertes Themenspektrum, das die Hörerinnen und Abonnentinnen wiedererkennen können, im Vordergrund. Eine Bündelung dieser Sendungen zu neuen Wissensclustern und Themenfeldern, das wäre eine interessante Option, gerade auch unter Einbeziehung von Beiträgen aus Kultur, Feature, Musik und Literatur. Und darüber diskutieren wir gerade in Ö1 sehr intensiv. Sie wird aber auch gegenwärtig durch den enggezogenen rechtlichen Rahmen nicht erlaubt. Das gilt leider auch für die Einbeziehung von Wissenschaftscontent aus dem Archiv, der sich zu attraktiven Dossiers bündeln und als offene Bildungsressource online ausspielen ließe. Ein gutes Beispiel dafür wäre das Radiokolleg Langzeitprojekt ABC der Finanzwelt, das mittlerweile auf 55 Beiträge angewachsen ist und laufend erweitert wird. In diesem Zusammenhang sei aber auch der FM4 Science Buster Podcast erwähnt, von Martin Puntigam als Radiokolumne konzipiert, war er schon vor 10 Jahren im ersten Podcast-Hype erfolgreich und mittlerweile auch auf Kabarettbühnen und im Fernsehen. Auch hier wandert das Radio aus und der Podcast. Einmal pro Woche werden naturwissenschaftlich aktuelle Forschungsergebnisse humorvoll präsentiert und der Schlusswort lautet immer, wer kennt's? Wer nicht weiß, muss alles glauben. Dankeschön. Wir müssen also auf die Smartphones gehen und wir werden auf die Smartphones gehen. Wir sind schon auf den Smartphones, aber wir werden noch mehr auf die Smartphones gehen. Das wurde bei den Technologiegesprächen in Alpbach vor kurzem angekündigt. Es wird eine neue ORF-Wissenschafts-App geben, die Science.ORF.at, Radiobeiträge und Wissenschaftsbeiträge aus dem Fernsehen bündeln und das gesamte multimediale Spektrum des ORF digital in einer zeitgemäßen Form zusammenführen wird. Podcast, darauf möchte ich auch noch hinweisen, kann eine lineare Ausstrahlung ergänzen, ersetzen kann sie sie aber nicht. Ein Radioprogramm ist ja nicht nur die Anhäufung von einzelnen Sendungen und Beiträgen, sondern ein lebendiges, inhaltliches und rhythmisches Ganzes, viel mehr als seine akustischen Teile. In diesem Zusammenhang finde ich persönlich es auch für Strategien der Wissenschaftsvermittlung sehr wichtig, dass eine Publikumsmischung erfolgt und dass Wissenschaft nicht nur exklusiv in Wissenschaftsformaten zu finden ist, die ohne dies schon Überzeugte und Bekehrte erreichen, sondern auch im Nachrichtenkontext, in Diskussionssendungen in Verbindung mit aktuellen gesellschaftlichen und kulturellen Themen, die ein Publikum überraschen und quasi überfallsartig erreichen. Das haben Sie natürlich ein bisschen ambivalenter gezeigt, diese Überraschung jetzt. Finde ich aber sehr anregend. Wir können nur also bedingt experimentieren, leider, aber Sie können das und wir wollen ja auch von Ihnen lernen und sind auch deshalb ja hier. Deshalb zum Abschluss ein paar offene Punkte und Fragen, die ich in diesem Feld auch für wichtig erachte. Podcasts bewegen sich in neuen Kommunikationsumgebungen, die zunehmend durch Rankings von Suchmaschinen und kommunikative Filterblasen sozialer Medien bestimmt werden. Meine persönliche Dystopie der digitalen Wissenschaftskommunikation wäre eine algorithmisch auf User zugeschnittene Selektion. Manche Menschen begegnen nur mehr bestimmten Wissenschaftsthemen, viele gar keinen mehr. Das wäre auch ein Argument, die Basis der Wissenschaftsvermittlung in einem öffentlich-rechtlichen Medium als Garant der Verlässlichkeit zu stärken. Für eine Wissenschaftsredaktion gilt aber auch die Regel der Ausgewogenheit. Audiatu et altera pars. Wissenschaftspodcasts einzelner Wissenschaftlerinnen und Institutionen können, wollen und sollen vielleicht das auch gar nicht mehr leisten. Das setzt dann allerdings auch die Urteilsfähigkeit der Rezipientinnen voraus, Scientific Literacy, die erst gebildet werden müsste. Der Boom der Wissenschaftspodcasts in den USA wird auch in Verbindung mit dem Abbau der Wissenschaftsredaktionen und der Abwicklung von Ressorts in Verbindung gebracht. Mike Schäfer hat kürzlich darauf hingewiesen. Dadurch mag eine lebendige Do-it-yourself-Kultur der Wissenschaftsvermittlung entstehen. Umso mehr ist aber auch die Frage zu stellen, ob die in Fachressorts verankerte Kompetenz einer professionellen Wissenschaftsredaktion mit ihrer Gatekeeper- und Selektionfunktion nicht nachdrücklicher auch als gesamtgesellschaftliches Anliegen verteidigt werden müsste. Ihr Verschwinden hätte ja nicht nur für die Wissenschaft, die sich dann alleine selbst vermitteln müsste, fatale Folgen, sondern auch für eine umfassende und ausgewogene Information der Gesellschaft. Problematisch erscheint mir in diesem Zusammenhang auch die gegenwärtige Verschiebung im Kräfteverhältnis und der Ressourcenausstattung von Wissenschafts-PR und Journalismus. Schätzungen gehen davon aus, dass in Großbritannien auf einen Wissenschaftsjournalisten 6 PR-Leute kommen. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber ich glaube nicht ganz anders. Dieser ökonomische Druck könnte auch zu einer Konvergenz von Journalismus und PR und damit zu einer Rückwärtsorientierung zum antiquierten Paradigma der Wissenspopularisierung führen. Damit verbunden wäre dann auch zu diskutieren, ob der Podcast-Trend im Dienste der Information über Wissenschaft und der gesellschaftlichen Aufklärung steht oder primär einer Selbstvermarktung dient. Die Finanzierung eines kritischen Wissenschaftsjournalismus ist daher mindestens so wichtig, klar, dass ich das sage, wie die Subventionierung der Wissenschaftskommunikation von Wissenschaftseinrichtungen und Hochschulen. Aber das ist keine Konkurrenz, sondern Allianzen sind hier gefragt. Zusammengefasst, aus der Sicht einer Radioredaktion wie Ö1 erscheint es unverzichtbar, Wissenschaftsvermittlung in einem gemischten Vollprogramm weiterhin anzubieten, aber auch alle anderen Ausspielkanäle und Formate nützen zu können. Und dabei für Experimente offen zu sein und so den eigenen journalistischen Elfenbeinturm, nämlich den gibt es auch und in dem ist es auch sehr bequem, zu verlassen. Auch mit Podcasts, die aber dann immer noch wiedererkennbar mit dem Sender, mit der Marke und ihrem Qualitätsanspruch verbunden sind. Die Freiheit des Hörens kann dann auch die Hörerbindung an das Audio oder die Radiosendung steigern, sowie der Kopfhörer die Aufmerksamkeit. Und damit hätten dann Radio und Podcast Zukunft. Danke. Diese drei Positionen, Perspektive Podcast, Perspektive Wissenschaft, Perspektive Radio, mal im Zusammenhang zu hören, wobei ich jetzt ganz ausdrücklich darauf verweisen möchte, dass es noch ein Referat nach der nächsten Pause geben wird von Tanja Heibach über die Perspektive der nicht kommerziellen Medien, des nicht kommerziellen Radios. Weil wenn ich Tim Pritlov gefolgt bin, dann habe ich wahnsinnig viel so verstanden, wie ich es in den letzten Wochen, ich mache gerade viele Gespräche mit Mitarbeiterinnen der Freien Radios in Österreich, wie ich es dort gehört habe. Und dann denke ich, da ist nicht so ein riesiger Unterschied, den muss man auch nicht so herausstreichen, sind vielleicht Formen, unterschiedliche Formen, die man im Interesse dessen zusammenführen kann, um das uns als Wissenschaftler geht, und das ist jetzt der nächste Punkt, und das ist unser Referat. Wir stehen vor einem Problem, und das ist der Grund, warum wir diese Tagen hier auch gerne veranstalten. Wir stehen vor einem riesigen Problem, müssen uns legitimieren. Und Legitimation gelingt uns zunehmend schwieriger, weil Politik an uns andere Anforderungen stellt, und wir können das mögen oder nicht, aber wir müssen uns diesen Anforderungen stellen. Und dazu haben wir eine Forschungsarbeit gemacht, die jetzt Mario Beaufort kurz erzählen wird. Ja, die Rolle der Wissenschaft hat sich geändert, die Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft. Das demokratische Öffentlichkeitsgebot Habermas, also Öffentlichkeit als Grundprinzip demokratischer gesellschaftlicher Legitimation, betrifft zunehmend auch Institutionen, die lange Zeit Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse primär intern und oft auch hierarchisch geführt haben, sei es Kirchen, Konzerne oder eben die Wissenschaft. Das heißt, Forschung versteht sich nicht mehr von selbst. Sie wird von der Soziologe Friedhelm Neithardt zu einer öffentlichen Angelegenheit, und die Gesellschaft will dabei nicht mehr nur auf die Leistungen der Forschenden stolz sein dürfen. Wie aber sieht eine im Öffentlichkeitsgebot begründete Verbindung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft aus? Weitgehend medienvermittelt, natürlich. Damit bewegen wir uns zwangsläufig in einem Spannungsfeld zwischen medialer Eigenlogik und der des Wissenschaftssystems. Das heißt, die Medien, der Wissenschaftsjournalismus, beurteilen Inputs aus der Forschung nicht nach wissenschaftlichen Kriterien, sondern nach ihrem Wert zur Generierung von Aufmerksamkeit. Wir haben es heute schon mal gehört. Während Wissenschaft als soziales und erkenntnistheoretisches System nach heuristischen Gesichtspunkten bewertet. Und es wäre wohl blauäugig, an dieser Stelle den Einfluss der Wirtschaft, des wirtschaftlichen Subsystems nicht mitzudenken. Hier an die Wahrung der spezifischen wissenschaftlichen Eigenrationalität zu appellieren, ist wohl legitim. Das an Relevanz gewinnende Öffentlichkeitsgebot führt uns allerdings dazu, die Dinge neu zu denken. Denn auch die Gesellschaft verändert sich. Seit einigen Jahren erleben wir einen Wertewandel, der individuelle Freiheiten gegenüber kollektiven Verpflichtungen favorisiert, Diversität gegenüber Gruppenkonformität und zivilgesellschaftliche Selbstbestimmung gegenüber staatlicher Autorität, so die World Value Service. Dadurch rücken im Verständnis von Demokratie repräsentative Elemente in den Hintergrund gegenüber Formen, die stärker auf eine unmittelbare Mitwirkung der Bürgerinnen zielen. Ein Wandel also hin zu deliberativen und partizipativen Demokratieverständnissen. Das hat Konsequenzen für die Funktionen von Öffentlichkeit und Medien. Im repräsentativen Modell delegieren die Bürgerinnen, verkürzt dargestellt, ihre Stimme an gewählte Akteure und brauchen dafür möglichst unparteiische, ausgewogene und faktengetreue Informationen. In der durch kommunikatives Handeln hergestellten deliberativen Öffentlichkeit stellen Medien Kontextwissen über mögliche Ursachen, Bewertungen, Konsequenzen und Lösungen eines Problems bereit. Weil aber die deliberative Öffentlichkeit entgegen ihrer Idealvorstellung aufgrund der Bildungsschwelle nur wenige erreicht, geht es beim partizipatorischen Modell um aktive Inklusion möglichst vieler in die Gestaltung der Lebensumwelt. Aufgabe der Medien ist hier, Problemlösungswissen und Kapazität verfügbar zu machen, Zugangsbarrieren zu senken und zur gesellschaftlichen Teilhabe jenseits von weltanschaulich geprägten Gruppenidentitäten und Interessen. Nicht nur zu befähigen, sondern auch zu motivieren. Dabei gilt es, anders als bei den anderen Formen, öffentliche und private Lebenswelten zu verknüpfen. Und das erfordert nicht nur die Akzeptanz einer breiten Palette von auch emotionalen, eben über den rationalen Diskurs hinausgehenden Kommunikationsmitteln, sondern vor allem die Anerkennung von zu vernetzenden persönlichen Anliegen als integrativen und legitimativen Bestandteil von Öffentlichkeit. Nur zum Verständnis, dass das schon längst keine Randerscheinung mehr ist, laut European Social Service sind schon jetzt etwa 35% der Bevölkerung auf diesem partizipativen Demokratiemodell am nächsten. Was bedeutet das für die Art und Weise, wie sich die Legitimation von Wissenschaft gestaltet und damit für die Wissenschaftskommunikation? Dem repräsentativen Modell entspricht eine auf populärer, allgemein verständlicher Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse, fußende Informiertheit der Bevölkerung, die Vertrauen in die Leistungen der Forschung wecken und sie damit legitimieren soll. Das Stichwort hier ist Public Understanding of Science. Dieses Vertrauen in die Performance von Forschung soll auch im deliberativen Modell gestärkt werden, und zwar durch einen öffentlichen Diskurs, der Bürgerinnen erlaubt, Positionen zu bestimmten Forschungsfragen zu entwickeln und sie zur Mitsprache und sogar zur Mitentscheidung über Vorteile, Nachteile und Kosten einlädt. Damit sind wir beim Public Engagement with Science in seinen unterschiedlichen Formen. Das partizipatorische Modell zielt dagegen auf eine Legitimation durch Vertrauen in die Forschung an sich. Das soll dadurch gelingen, dass die Menschen in Forschungsprozesse eingebunden werden und Forschung in ihre Lebenszusammenhänge integrieren können, ohne dabei aber mitzuentscheiden. Public Participation in Scientific Research, das Paradigma dazu. Diese unterschiedlichen Formen, wie Legitimation erzielt werden kann, wurden im Eurobarometer der Europäischen Kommission abgefragt, und wir haben die Antworten der in Österreich Befragten in Relation zu ihrem Interesse an Wissenschaft gesetzt. Das als Indikator dafür gelten kann, inwieweit die von Öffentlichkeit bereitgestellte Ressource Legitimation auch tatsächlich von der Forschung aktiviert werden kann, wenn sie denn mit der Öffentlichkeit interagiert. Und bekamen ein sehr eindeutiges Ergebnis. Weder informiert werden, noch konsultiert werden oder sogar verbindliche Einflussnahme auf die Forschungspolitik hat einen signifikanten Einfluss auf das Interesse an Forschung. Der einer repräsentativ-demokratischen Öffentlichkeitskonzeption entsprechende Top-Down-Ansatz eines popularisierenden Public Understanding of Science hat zwar noch eine gewisse, wenn auch nicht signifikante Wirkung, aber die deliberativen Bottom-Up-Ansätze eines konsultativen, politisch verbindlichen Diskurses haben keine Wirkung. Nur die aktive, eine Kommunikation auf Augenhöhe voraussetzende Teilhabe am Forschungsprozess, wie sie im partizipatorischen Ansatz entspricht, erhöht die Wahrscheinlichkeit, sich für Forschung zu interessieren, signifikant, und zwar um 70%. Das ist verdammt viel. Was das für die Wissenschaftskommunikation bedeutet und im Speziellen mit Wissenschaftspodcasts zu tun haben kann, dazu der Jon Fuhr. Ganz kurz. Ich glaube, das hat unsere Forschungsergebnisse haben eine. Das war wieder falsch. Da muss ich mal eingreifen. Eine gute und eine schlechte Nachricht für die Wissenschaft. Die gute: Es geht nicht darum, Forschungsergebnisse populär aufzubereiten, als Produkte letzten Endes zu verkaufen, um dieses Ziel einer guten Informiertheit der Bevölkerung zu erreichen. Es geht auch nicht darum, wissenschaftliche Vorhaben in Townhall-Meetings, wie sie in der deutschen Wissenschaftspolitik sehr weit verbreitet sind, zur Diskussion zu stellen oder gar darüber entscheiden zu lassen. Es sind genau diese beiden Komponenten des Informiertwerdens und des Entscheidenkönnens, die Verena Winnewarter angesprochen hat, die klassische Demokratie-Medien-Kombination. Gerade darum geht es eigentlich nicht. Genau das bringt uns nicht weiter. Das beschädigt die Eigenrationalität von Wissenschaft, bin ich voll bei Verena Winnewarter. Aber es hilft uns auch nicht im Sinne der Mehrung öffentlicher Legitimation. Auf die sind wir angewiesen. Der Participatory Turn in der Formierung von Öffentlichkeit verspricht hingegen für uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine neue Legitimationsgrundlage durch die Ermöglichung, wie Maren gezeigt hat, von Teilhabe der Bürgerinnen an wissenschaftlichen Prozessen. Teilhabe verändert nicht die Eigenrationalität der Forschung, sie macht sie transparent. Eine weithin geteilte Definition von Teilhabe lautet einbezogen sein in eine Lebenssituation. Ein solches Einbezogensein kann prinzipiell auf zwei Weisen erfolgen. Unmittelbar und mittelbar. Unmittelbar, jetzt aus meiner sozialwissenschaftlichen Perspektive beispielsweise, durch Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern, also den Betroffenen unserer Forschung, in die Forschungsprozesse, etwa bei der Erstellung eines Fragebogens, damit die wirklich die richtigen Fragen stellen und nicht die, die wir uns als Wissenschaftler irgendwo da oben ausdenken. Mittelbar über die mediale Vermittlung, die so gestaltet ist, dass wissenschaftliches Arbeiten und wissenschaftliche Erkenntnisse in den Lebenszusammenhang der Menschen integrierbar sind. Beide Wege setzen Kommunikation auf Augenhöhe voraus. Die schlechte Nachricht, Verena Winnewarter hat es, glaube ich, sehr anschaulich ausgebreitet, die Realität sieht anders aus. Gibt es wirklich eine Form jenseits der massenmedialen Produktionslogik? Gibt es eine Form, die Aufmerksamkeit eben nicht durch Irritation erzeugen will? Und der es eigentlich nur um Erzeugung von Aufmerksamkeit um seit ihrer selbst willen geht, was sie boten will. Sind Podcasts, das glaube ich, müssen wir uns fragen, eine Form, die diese althergebrachten, sage ich jetzt mal, herkömmlichen massenmedialen Kommunikationslogiken und Produktionslogiken durchbrechen kann. Wenn du mir siehst, auf die Folie zu kommen. Bitte? Pfeil rechts, dieser Pfeil. Dann genau kann ich auch noch die Ergebnisse der Reuters-Studie zeigen, das ist eine Mediennutzungsstudie, die seit einigen Jahren vom Reuters-Institut oder das Daniel Schöller, das ist an der Universität Oxford durchgeführt wird. Seit kurzem ist auch Österreich dabei, wir sind immer so ein bisschen Nachzügler, deshalb haben wir auch keine Langzeitdaten, was immer ein bisschen bedauerlich ist, also für Österreich keine Langzeitdaten. Aber erstaunlicherweise liegt Österreich mit einer regelmäßig mit einer Quote von 27% der Bevölkerung, die regelmäßig Podcasts nutzen, im unteren Mittelfeld gegenüber dem Durchschnittswert von 34% der untersuchten Märkte gar nicht mal so schlecht. Und es sind vor allem junge Leute, die Podcasts nutzen. Der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen sind es mehr als 50% bereits. Und wenn wir uns die Motive anschauen, warum Podcasts genutzt werden, so liegt Wissenschaft, relativ weit oben mit 11% an zweiter Stelle, gemeinsam eben mit spezifischen Themen, die eben nicht nur allgemeine Nachrichten oder Ereignisse betreffen. Aber da ist noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Da ist viel Luft nach oben. Das ist kein Schönreden. Doch die Chancen, dass diese Luft nach oben geringer wird, die stehen hoch. Weil genau der Reuters-Report zeigt, dass der Trend zu einem zeit-, orts- und geräteunabhängigen Medienverhalten irreversibel ist. Natürlich nimmt auch lineares Radiohören ab. Ganz klar, ne? Vor allem unter den Jungen, dramatische Reichweitenverluste. Der Reuters-Report resümiert Podcasts aber aus a threat and an opportunity for existing broadcasters. Und ich möchte ergänzen, das ist es auch, oder das sind sie auch für die Wissenschaft. Gelingt eine Diskussion, gelingt ein Dialog, wie Tim Pritloff gesagt hat, gelingt ein Dialog zwischen Podcastern und Wissenschaftlern. Im Sinne dessen, den binären Code wahr, unwahr, nicht aufzugeben. Und im Sinne dessen, dass Podcasts nicht zu einer der vielen Spielarten der massenmedialen, der herkömmlichen massenmedialen Vermittlung werden. Eine Studie des Münchner Instituts für Medienpädagogik ist relativ optimistisch. Die haben sich Podcast-Nutzung unter jungen Leuten, also von 15 bis 24, angesehen und gemerkt, dass gerade die Trennung von öffentlich, also das Aufheben der Trennung von öffentlich und privat, von Kognition und Emotion, genau dieses Aufheben hat Identitätsrelevanz und ermöglicht soziale Einbettung. Und wenn auf diesem Weg Wissenschaft Teil des Lebenszusammenhangs von Menschen werden kann, dann sind wir vielleicht mit einem doch irgendwie neuen Medium, auch wenn es vieles aus der alten Medienwelt überlebt, auf einem hoffentlich vielversprechenden Weg. Vielen Dank. Ja, wir haben jetzt schon gehört, der Dialog zwischen PodcasterInnen und WissenschaftlerInnen ist wichtig und dieses Projekt, das ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, ist genau dafür da. Wir sind eine Gruppe von freien PodcasterInnen, die sich dem Wissenschaftspodcast verschrieben haben. Wir stehen sozusagen hier für die freie Szene an WissenschaftspodcasterInnen und ich möchte ganz kurz ein bisschen auf die Geschichte eingehen, weil die Geschichte von Wissenschaftspodcast oder dieses Projekt, das wir auch WissPod nennen, ist nämlich auch genau der Grund, warum diese Veranstaltung hier ganz Ohr heißt. Wir haben uns zum ersten Mal 2013 getroffen auf Initiative von Martin Rützler, der auch hier ist im Publikum, und er hat 2013 die Idee gehabt. Wir haben jetzt schon gehört auch, dass Community ein sehr wichtiger Punkt ist beim Podcasten, und zwar in doppelter Weise. Zum einen für Community-Building, was die HörerInnen betrifft, aber auch was die Produzenten und ProduzentInnen betrifft. Das heißt, es hat sich relativ schnell auch ergeben, dass sich PodcasterInnen auch regelmäßig getroffen haben. Und bei diesen Treffen hat sich herausgestellt, ja, Wissenschaft funktioniert sehr, sehr gut und Podcasting. Wieso tut man sich nicht mal zusammen und versucht so Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten? Und hier gab es dann eben 2013 das erste Treffen und hat sich dann gezeigt, dass diese Treffen sehr produktiv waren. Und es gab dann eben regelmäßig Treffen insgesamt. Heute sind wir dann schon beim sechsten Mal, die sechste Ganzohr, die stattfindet. Wir waren an unterschiedlichen Orten schon und versuchen das eben jährlich auf die Beine zu stellen. Was sich dann herausgebildet hat bei diesen Treffen ist, dass sich irgendwann gezeigt hat, naja, wir wollen nicht nur uns regelmäßig treffen und austauschen. Wir wollen vielleicht auch mehr. Wir wollen auch das Thema insgesamt stärker in die Öffentlichkeit bringen und wollen auch versuchen, insgesamt Wissenschaftspodcasts zu stärken. Und daraufhin hat sich dann eine kleine Redaktion gebildet, die sich jetzt sozusagen die WISPOD-Redaktion, und die dann eine Webseite auf die Beine gestellt hat, die jetzt ein Angebot schafft, Wissenschaftspodcasts vorzustellen und zu zeigen. Hier eine ganz kleine Auswahl an Bildern. Also wie Sie sehen, die Treffen waren immer so mit zwischen um die 20 Leute, die immer beteiligt waren. Also so dieser harte Kern. Letztes Jahr das oberste Bild war an der Uni Innsbruck, also dieses Jahr in Wien. Das passt alles sehr gut zusammen. Wir hatten jetzt auch schon öfter die Frage, wie findet man denn eigentlich Podcasts? Also diese Frage der Aufmerksamkeit. Es gibt ganz viele Podcasts. Und da haben wir uns gedacht, eigentlich ist es doch ganz schlau, ein kuratiertes Verzeichnis zu haben. Kuratiert im Sinne von, hier geben PodcasterInnen, die sehr viele Podcasts hören, Podcasts produzieren, Tipps und zeigen, welche Podcasts gibt es, und schaffen damit ein Angebot, einzusteigen in dieses Thema. Weil was sich ja auch gezeigt hat, ist, dadurch, dass es sehr persönlich funktioniert, vertraut man den Leuten natürlich, die man regelmäßig im Ohr hat, auch was sie für Podcasts hören, und kann damit eben ganz gut einsteigen in dieses in das Podcast hören und überhaupt auch neue Podcasts finden. Und da verstehen wir uns zum einen als Hilfestellung. Wir haben uns auch mal genannt als Reiseführer in der Welt der Wissenschaftspodcasts. Also was wir wollen ist, wir wollen Wissenschaftspodcasts sichtbar machen, wir wollen die Bandbreite zeigen und wollen eben zeigen, was es denn alles gibt an Podcasts. Hier dieser Spruch, also ein Reiseführer durch die Welt der Wissenschaftspodcasts, trifft es, glaube ich, ganz gut. Also das ist so der Anspruch und das Ziel, das wir haben. Und insgesamt damit auch nicht nur dieses Angebot zeigen, sondern dann auch eine Community bilden. Die Möglichkeit, dass wir uns hier regelmäßig treffen, dass wir uns austauschen. Also das ist auch einfach ein wichtiges Momentum, hier dieses Feld auch ein bisschen besser zu beackern zu können. Ich habe von diesem Redaktionsteam gerade gesprochen. Was wir uns da bemüht haben, ist, das Team so breit wie möglich aufzustellen. Das heißt, wir haben in diesem Team Leute, die wirklich in der Forschung arbeiten. Wir haben in diesem Team Leute, die interessierte Laien sind, die sich sehr stark mit Wissen und Wissenschaft auseinandersetzen. Und wir haben aber auch Leute wie mich zum Beispiel, die mittlerweile in der WISCOM arbeiten und einfach diesen Blick haben der Öffentlichkeitsarbeit auf Wissenschaft. Also wir haben ein sehr, sehr breites Feld an Personen, die in dieser Redaktion sitzen und denken, wir gehen davon aus, dass wir dadurch einfach auch dieses ganze Feld auch so breit wie möglich auch nach außen darstellen können. Insgesamt mit dem Ziel, Wissensvermittlung durch Podcasts zu stärken. Das Angebot findet sich hier, also wispod.de ist die Webseite, und man findet uns auch auf Twitter als wispod. Und wir haben, Lars hat uns letztes Jahr eine fantastische Webseite gebaut mit Features, die wirklich, die Möglichkeiten, Podcasts zu abonnieren und überhaupt der Darstellung nochmal auf eine neue Stufe stellen, würde ich sagen. Und das wird uns Lars jetzt noch vorstellen. Ja, hallo allerseits. Ich bin kurzfristig eingesprungen für die Melanie. Das heißt, ich habe so kein Skript oder so, aber du wolltest die Webseite mal aufrufen parallel und dann schauen wir da mal drauf. Die ist in so einem Zwischenstadium. Wir haben im Funktionsumfang eigentlich schon sehr viel eingebaut von dem, was wir haben wollten. In Sachen Gestaltung sind wir noch so in so einer Zwischenebene. Da ist sicherlich noch einiges zu machen. Aber was machst du? Ihr seid nicht im Internet. Ohne das ist es Ja, das ist gut. Daniel hat so ein bisschen was zur Geschichte gerade erzählt. Die erste Webseite wissenschaftspodcast.de oder wispod.de war so eine lange Seite von Podcasts, die aufgenommen worden sind. Und ja, lange Liste heißt, dauert eine Weile, die zu laden, reinzuhören, sich zu informieren. Und wir haben dann dieses Jahr mit der neuen Webseite angefangen, die Sache in Kategorien uns einzusetzen. Und zwar mit Wichtung, sodass es auch unterschiedliche Sortierreihenfolgen gibt innerhalb der Kategorien. Und haben die gesamte Pflege auf etwas schnelleren Weg möglich gemacht. Die einzelnen Kategorien sind abonnierbar. Wir können Themenseiten machen zu bestimmten Themen, zum Beispiel eine Mars-Mission oder Marsforschung generell, dass wir dort einzelne Episoden aus der Episodendatenbank hineinnehmen, dass man also sich ein einzelnes Thema abonnieren kann in den Podcast, in den Podcatcher hinein, sodass immer, wenn was Neues kommt zu diesem Thema, dass man das also direkt neue Episoden podcastübergreifend dort bekommen kann. Ja, optisch, wie gesagt, ist es im Moment noch so eine Zwischenwelt. Sie ist sehr, sehr schlicht, aber schon mal immerhin, sie funktioniert ziemlich gut. Und es wird ständig im Hintergrund daran gewerkelt. Das Ding lernt immer mehr dazu. Hat aber schon eine sehr, sehr, sehr stabile Basis. Vielleicht sagst du noch die Sache mit dem Abonnieren. Also man kann wirklich über diese Seite sich ein Bouquet an Podcasts abonnieren, was, denke ich mal, wirklich einzigartig ist in dieser Form. Das merke ich dir jetzt. Ja. Also wenn man hier auf dieser Seite jetzt unbedarft drauf stolpert und sagt, ich finde jetzt hier einen Stapel von Podcasts, die mich interessieren, dann kann ich diese Podcasts auf dieser Seite auf eine Merkliste setzen. Und alle Podcasts, die auf dieser Merkliste dann vermerkt sind, kann ich in einem Rutsch in meinen Podcatcher übernehmen. Das heißt, alle in einem Rutsch abonnieren. Das geschieht über ein Dateiformat, was die meisten vernünftigen Podcatcher eben auswerten können. So wird es dann sehr, sehr schnell. Ansonsten bieten wir die Möglichkeit, eben auch hier per QR-Code direkt vom, wenn man am Desktop ist und sagt, Mensch, das hätte ich gerne auf meinem Telefon. Da würde ich gerne mal eben abonnieren. Da kann man einfach das Telefon vorhalten, ohne dass man nochmal umtippen muss. Wir stellen Podcasts vor, wir haben eine Episodendatenbank drin, da sind inzwischen einige tausend Episoden drin. Wir können diese Episoden suchen, wir können sie in eigene Verzeichnisse übernehmen und so sehr stark damit arbeiten und sind eigentlich immer noch mit einem Stapel in unserem Netzwerk, mit einem Stapel von Ideen da zugange, dass wir gucken, was können wir damit machen und was hat davon überhaupt einen Sinn. Nicht jede Idee ist ja eine gute Idee, aber wir probieren im Moment noch einen Stapel von Dingen aus und haben hier erstmal eine Basis geschaffen, mit der wir im Moment arbeiten. Wir sind dadurch mittlerweile natürlich auch so ein bisschen eine Wissenschaftspodcast-Suchmaschine. Das heißt, wenn jemand in dieser Datenbank nach Themen suchen möchte, die vielleicht in Wissenschaftspodcasts schon verhandelt wurden, findet man da sehr viel Material. Und zum Abschluss vielleicht noch die Frage, wenn jemand einen Wissenschaftspodcast macht und sich denkt, eigentlich würde ich auch gerne auf diese Liste, wie funktioniert das Ganze? Das ist so, dass wir wirklich auch eine Community sein wollen. Das heißt, wir sprechen normalerweise niemanden aktiv an und sagen, willst du nicht deinen Podcast auf diese Seite geben, sondern wir versuchen ins Gespräch zu kommen und dann zu warten, bis die Leute auf uns zukommen und sagen, ja, wir würden gern aktiv auch mit teilnehmen. Weil das würde auch bedeuten, oder was wir uns eben auf Dauer auch erhoffen, ist, auch teilzunehmen an solchen Treffen, an Diskussionen teilzunehmen und sich einfach auch einzubringen für dieses Format und für diese Medienform. Ganz kurz, kurz mal unterbrechen und dir das Mikrofon wegnehmen. Meine Frage, die ich jetzt noch an euch jetzt ganz kurz hätte, wie kuratiert ihr, also es ist jetzt auch immer wieder die Angst gesprochen, nicht wissenschaftlich genug zu sein oder zu Elfenbeinturm oder der Podcast als Gefahr, wie kuratiert ihr das jetzt oder kann jeder Podcast, der sich als Wissenschaftspodcast bezeichnet, hier hinein aufgenommen werden? Das läuft über die Redaktion, die ich vorhin erklärt habe, also die sich so breit wie möglich aufgestellt hat. Und wenn ein Podcast kommt, dann diskutieren wir das in der Gruppe und fragen uns, ist es ein Podcast, der zu uns passt? Ist es ein Podcast, der auch auf die Seite will, der sich einbringen will? Und dann nehmen wir den Podcast auf. Das heißt, es werden noch welche abgedehnt? Kommt selten vor, aber könnte theoretisch vorkommen, ja. Ich möchte jetzt gerne die Fragerunde öffnen, weil wir hätten noch eine gute Viertelstunde bis zur Kaffeepause, die wollen wir aber auch nicht kürzen. Und auf Twitter scheint es schon Redebedarf zu geben. Also wir haben jetzt einen ganzen Vormittag schon einen Input gehabt und ich würde gerne das Wort gerne weitergeben. Wer ist denn, muss ich jetzt auf Twitter nachschauen, wer sich vorher gemeldet hat? Oder? Hätte ich das geahnt. Eva Sinnburg, ich bin Podcasterin und Journalistin, also ich sitze so ein bisschen zwischen allen Stühlen. Was mich eigentlich am meisten interessiert, ist eine Frage, die sowohl die journalistische Ebene als auch die Wissenschaftspodcast-Ebene betrifft. Vorhin in dem Beitrag wurde ja immer so ein bisschen mit dem Begriff Wahrheit hantiert, was mich immer total irritiert, weil ich glaube, dass Wissenschaft geht ja nicht um Wahrheit, sondern Wissenschaft ist im besten Fall ein Ring um Wahrheit, aber immer mit Limitationen und Unsicherheit verbunden. Und ich halte es für eine große Herausforderung für beide Medien, das auch zu transportieren. Also dass es nicht, also dass Wissenschaftskommunikation, Podcast, Journalismus nicht den Erklärbären gibt, sondern eben auch hinterfragt, wie ist denn die Wissenschaft zu diesem Ergebnis gekommen? Was können wir da wirklich wissen? Was können wir da nicht wissen? Und die Frage, und also das ist nichts, was ich jetzt nur auf eins von den Medien beziehen würde, sondern ich glaube, das ist eine grundsätzliche Frage. Und da würde mich interessieren, welche Ansätze es denn dafür überhaupt schon gibt. Okay. So, dann wer mag? Oder von jedem einen Satz? Ja, ich kann jetzt nicht sagen, welche Ansätze es gibt. Wo Sie völlig recht haben, ist, ne, dass Wissenschaft nicht im Alleinbesitz der Wahrheit ist. Um das geht es auch gar nicht. Ne? Aber Sie haben das recht schön mit dem Kreis beschrieben. Wir müssen uns im Wissen, dass wir Wahrheit nie erreichen können, dennoch um Wahrheit bemühen. Das ist irgendwo der Grundanspruch der Aufklärung. Verena Winiwarter hat die Dialektik der Aufklärung zitiert, mein Lieblingsbuch. Und darum geht es. Das ist aber ein Streben, das nicht so einfach vermittelbar ist mit journalistischen Formen der massenmedialen Darstellungslogik. Ich muss jetzt nicht all die Einschränkungen aufzählen, die ohnehin in den Vorträgen gefallen sind. Worum es aus meiner Sicht bei dieser Veranstaltung gehen könnte, ist, ob es durch Podcasts und mit Podcasts und mit ihrer Möglichkeit, diese klassischen medialen Vermittlungslogiken und Darstellungslogiken zu durchbrechen. Ich glaube, das hat Tim Pritloff in seinem Einleitungsreferat immer wieder sehr auf den Punkt gebracht, dass das möglich sein kann. Wie es nun wirklich möglich sein könnte und wie die Realität ist, kann ich nicht beurteilen. Das sind Sie mehr Experten und ich hoffe, wir kommen zu einer lebendigen Diskussion im Zuge der Tagung. irgendwie abschließend, aber ich finde, das ist noch nicht abgeschlossen. Das, was mir, also gibt es jetzt dabei noch Fragen? Weil sonst frage ich nämlich Sie. Das, was mich interessiert, wir sprechen jetzt immer von einer Massenlogik oder von einer Logik der Massenmedien. Jetzt muss man ja so sagen, also Ö1 ist jetzt auch nicht so der Massensender. Genauso wie die Furche jetzt nicht das Medium ist, das die großen Massen anspricht, aber gleichzeitig trotzdem immer noch Menschen gibt, die zum Beispiel Ö1 hören. So, jetzt möchte ich gern von Ihnen. Ja, also ein Thema, ich finde im Eingangsvortrag, wirklich, wie Sie auch gezeigt haben, ein möglicher Weg dazu, dass in der massenmedialen Logik, also eine Alternative dazu, nämlich bei dem, was er macht oder den Weg, den er aufgezeigt hat, dass nämlich in der massenmedialen Logik eigentlich immer nur fertige Ergebnisse, die Newswert haben, kommuniziert werden oder nicht immer nur, aber jedenfalls im Vordergrund stehen, um genau diese Newsmaschinerie und diese die Produktion von Neuem in Gang zu halten, während diese Verlangsamung und das Aussteigen aus den vorgegebenen Wegen, das zu tun, ja schon eine Option auch darstellt. Und mir hat auch gut gefallen, die Pause, die Sie drinnen gelassen haben, sozusagen, wo mal jemand mal rechnet und nachdenkt, ja, weil dadurch auch in der medialen Kommunikation Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer anderen Rolle auftreten, nämlich als Menschen, die auch nicht immer gleich wissen, was zu wissen ist und fertige Wissenspakete abgeben, sondern vielleicht auch zweifeln, nachdenken und etwas nicht wissen können. Ich glaube, auch die Bedeutung des Nichtwissens in der Wissenschaftskommunikation wird unterschätzt und der sollte man vielleicht auch etwas mehr Raum geben. Was wir versuchen, als Nischenmedium im guten Sinne, ist eben auch einerseits natürlich den Bedarf an aktuellen und geprüften und glaubwürdigen Wissenschaftsnews und Nachrichten zu vermitteln und auf der anderen Seite, darum habe ich es ja auch kurz angesprochen, in der ausdifferenzierten Programm- und Formatlogik auch Hintergründe, Wege zum Wissen, Widersprüche, Kontroversen auch aufzuzeigen, sodass dann ein Gesamtbild auch entstehen kann. Also ich glaube, die Kombination von beiden ist hilfreich und ich glaube, auch in diesem Sinn können wir davon lernen. Darum wäre ja auch quasi dieser experimentelle Charakter, der jetzt aufgrund der gesetzlichen Regelung in dem ÖF hier noch versagt wird, eine ganz wichtige Funktion, weil das natürlich ergänzende Bausteine in der digitalen Kommunikation sein könnten zu den fertigen, formatierten Formaten, weil das, was Sie gesagt haben, Frau Professor Lienewörter, das muss was Neues sein, aber im gleichen Schema, das ist natürlich ein permanenter Spannungszustand der Evolution und der Erneuerung des der Auseinandersetzung mit Wissenschaft in einem Radio- oder auch sonstigen Medienformat. Vielleicht auch kurz das Mikrofon. Harald Rau von der Ostfalia in Salzgitter. Mir sind ein paar Dinge durch den Kopf gegangen, die vielleicht so ein bisschen eine Logik wieder zusammenführen. Wir haben die ganze Zeit über massenmediale Logiken gesprochen und dass wir die im Podcasting eben spiegelbildlich oder spiegeln sollen. Vielleicht können wir an dem Punkt ansetzen. Müssen wir das wirklich? Weil wir haben ja eigentlich im Podcasting die große Chance, die massenmediale Logik durch eine sozialmediale Logik abzulösen, was eine ganz andere Wertigkeit betrifft. Sondern es kommt Josef von Marren, ihr mit eurem Beitrag, wo ihr sagt, ganz klar, Partizipation ist die Lösung, um überhaupt Menschen in eine Wissenschaftskommunikation mit einzubinden. Sozialmediale Logik bedeutet nichts anderes als die Möglichkeit, partizipative Formen zu schaffen. Jetzt werde ich ein bisschen provokativ. Das schafft der öffentlich-rechtliche Rundfunk weder in Österreich noch in Deutschland im Moment. Das schaffen freie Podcaster im Moment wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Das wäre These. Ja, da können wir diskutieren, da können wir streiten drüber. Aber in einem massenmedialen System ist natürlich eine sozialmediale Logik kaum zu verankern oder schwer zu verankern. Und wenn wir können genauso gut den Luhmann mit reinnehmen. Ich würde aber gerne auf die Wahrheitsdiskussion nochmal einen Punkt noch mit reinbringen, weil der ganz gut dazu passt. Also Partizipation. Und bitte, wir sollten Partizipation dann auch so denken, dass wir Social Living Labs berücksichtigen. Also warum machen wir nicht Wissenschaftskommunikation in einem Social Living Lab? Das ist ein Ansatz, wo wir tatsächlich gemeinsam partizipativ mit den Forschungsobjekten, also mit denen, die sich damit auseinandersetzen, eine Geschichte zusammenführen. Also das wäre so der eine Punkt. Der andere Punkt, diese Wahrheitsdiskussion, brauchen wir gar nicht tiefer reingehen, aber lasst uns doch auch zusätzlich noch die konstruktivistische Sicht mit dazu nehmen. Und da heißt es einfach, lasst uns so viele Möglichkeiten und Wirklichkeiten mit in die Diskussion hineinnehmen, wie es nur geht. Also eben nicht nur nach der einen Wahrheit suchen, nicht nur nach der einen selig machenden, klaren Formulierung, was ist das Ergebnis dieses wissenschaftlichen Prozesses, sondern da ist der Imperativ eben nicht der kantianische, sondern der Imperativ. Handle steht so, dass die Zahl der Möglichkeiten wächst. Und das geht nur im Diskurs, das geht in der Partizipation und dann haben wir einen schönen Kreis. Ja, ich möchte gleich anschließen. Mein Name ist Herbert Gnauer, ich mache Sendungen bei Radio Orange 94.0 und ich wundere mich schon ein wenig, dass Podcasts hier so zwingend in der Logik der Massenmedien gesehen werden. Das ist überhaupt nicht so. Also ich bin Radiomacher seit 2004 und das freie Radio hat mich sozusagen vom Formatzwängen an sich schon befreit. Und das Einzige, was da übrig geblieben ist durch den linearen Sendebetrieb, ist halt der Zwang, eine gewisse Zeitdauer einzuhalten als Maximale. Ich darf sie aber unterschreiten, zum Beispiel bei den freien Radios, kein Problem. Und genau von dem befreien mich jetzt die Podcasts. Und ich gehe zunehmend auch dazu über, ich mache vor allem Gesprächssendungen, wenn das Gespräch länger dauert und interessant ist, naja, dann mache ich eine Version fürs Radio mit 57 Minuten für Orange 94.0, mit 60 Minuten für die anderen freien Radios, die es teilweise übernehmen und mit nach hinten hin offen für die Podcasts. Und ich bin völlig frei in der Form. Dankeschön. Relativ viele. Wer möchte da direkt anschließen und wer hat etwas Neues? Wolltest du da direkt etwas sagen? Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden hatte, was Sie gerade gesagt haben. Sie haben ja für Diskurspluralität plädiert, wenn ich es gerade richtig verstanden habe. Aber Sie meinen wahrscheinlich nicht, dass man Klimawandelleugner und die Flat Earth Society auch mit einbeziehen soll, oder? Also, weil es gibt ja innerhalb der Wissenschaft schon Interpretationsspielräume, aber es gibt ganz klar auch Bereiche, die nicht durch die wissenschaftliche Methodik gerechtfertigt sind, wenn man es mal ganz neutral formuliert. Aber vielleicht meinten Sie das gar nicht. Handel steht so, dass die Zahl der Möglichkeiten wächst. Solange du handelst, dass die Zahl der Möglichkeiten wächst, kannst du alle integrieren. Und da geht es um. Und da geht es ja nicht darum, welche vielen Optionen habe ich, sondern ich möchte herausbekommen, was hilft denn den Patientinnen und Patienten mit dieser Erkrankung nachweislich am besten. Das ist auch die Frage, das ist ja auch eine wissenschaftliche Fragestellung. Da geht es ja nicht darum, alle Optionen aufzugreifen, die theoretisch vielleicht funktionieren könnten, aber im Nachhinein würde das tatsächlich tun. Also ich würde fast vorschlagen, dass wir uns in der Pause zusammenfinden und das ausdiskutieren, weil das ist ein total spannender Diskurs. Wer sich beteiligen möchte, bitte joint us. Wir haben jetzt Parallelprogramm in der Pause. Guten Tag, mein Name ist Stefan Haslinger. Ich habe in den 90er Jahren Mathematik und Physik studiert, also ich habe ein Studium hinter mir und ich habe gerade schnell, während hier einige Fragen gestellt worden sind, nachgerechnet. Ich habe jetzt wahrscheinlich etwa 3000 Wissenschaftspodcast-Episoden gehört. Das ist wahrscheinlich etwa 5000 Stunden, die ich da investiert habe. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe in den 5000 Stunden mehr gelernt als im Mathematik- und Physikstudium an der TU. Das mag vielleicht jetzt eine harte Kritik an der TU sein, aber ich will das nicht als Kritik an der TU, sondern als Lob an den Podcasts auffassen. Also ich glaube, wir wissen sehr viel, dass es funktioniert. Und dafür muss es auch gar kein Massenmedium sein. Und noch eins vielleicht zu der Wissenschaftspodcast-Seite zu WISPOD. Das ist auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt auf die Wissenschaftspodcasts, die es gibt. Dieser Pulli, den ich da anhabe, der betrifft meine Podcast-Suchdatenbank Panoptikum. Und wir haben da drinnen über 1000 Wissenschaftspodcasts. Es gibt also eine Riesenmenge an Material und das ist wirklich eine sehr enge kuratierte Sammlung, die Sie hier vorfinden. Also man kann dann immer noch darüber hinausgehen und noch viel mehr Inhalt finden. Danke. Ja, hallo, mein Name ist André Lampe, Wissenschaftler, Moderator, Wissenschaftskommunikator, sage ich mal gerne und ich liebe Mikroskope. Eine Anmerkung, die ich hätte und auch eine Frage da vorne an die Menschen, die da sitzen. Mir fehlte in der Diskussion, wenn Podcasts beschrieben wurden, also dieser Massenmedienansatz hat mich auch so ein bisschen gestört, das Eingehen auf Scientific Literacy, weil ich sehe das ganz stark und versuche das auch mit dem Podcast, den ich mache das Wirkstoffradio oder den wir machen werden, da ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten, dass Menschen komplexere Sachzusammenhänge lernen zu verstehen und Werkzeuge an die Hand bekommen, wie sie sich in Wissenschaftskommunikation und Wissenschaft besser zurechtfinden. Das ist so ein Aspekt, der kaum, es wurde immer nur so, wir wollen Wahrheit, Transport, Wahrheit war in dem einen Vortrag, wo ich leider als Naturwissenschaftler ein bisschen abgehängt wurde von der Geisteswissenschaft, auch so ein Thema. Ich würde da nochmal drauf, weil ich glaube, dass Podcasts tatsächlich ein Mittel sein können, Menschen dahin zu bringen, dass sie sich Fähigkeiten aneignen, der Wissenschaft, einem wissenschaftlichen Diskurs und einem Diskurs in anderen Medien besser zu folgen. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie das? Richtet sich jetzt wieder an alle, oder? Sie haben völlig recht. Ich habe zu dem Begriff Literacy, nicht Scientific Literacy, nicht verwendet, aber der Schlusshinweis in meinem Referatsteil auf die Studie des Münchner Instituts für Medienpädagogik hat genau das gemeint. Dass mit neuen interaktiv-kommunikativen, mit neuen selbstpräsentativen Formen, die, das hat uns Tim Rittloff gezeigt, über Podcasts möglich sind, dass genau dieses Gefühl entstehen kann, was da in der Wissenschaft passiert, ist etwas, was mich betreffen könnte. Nun würde ich jetzt nicht so weit gehen und sagen, das zeichnet jetzt alle Wissenschaftspodcasts aus. Ja, das ist, glaube ich, immer noch eine Zielorientierung, wo Sie völlig recht haben, die sollten wir im Auge behalten. Das ist genau das, was mit unserem partizipativen Modell gemeint ist, weil das ja auch vor allem in den jungen Bevölkerungsgruppen verankert ist. Ne? Das findet man ja nicht so sehr bei 55 plus. Aber da haben wir eine Chance, da haben wir auch eine Chance als Wissenschaftler, uns verständig auf eine andere Weise zu machen, wenn ich bewusst nicht verständlich gesagt. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung dazu. Wir haben ja jetzt vor allen Dingen über Podcasts gesprochen, die so im Gespräch funktionieren, wo jemand von außen kommt und sich so Experten, Expertinnen und Experten, Expertinnen Interviews macht. Es gibt ja aber noch ganz viele andere Formen von Wissenschaftspodcasts. Mir fallen zum Beispiel Leute ein, die aus ihrer Forschung heraus podcasten und zum Beispiel über ihr Forschungsprojekt regelmäßig berichten oder solche Dinge machen. Und ich denke, diese Breite an Wissenschaftspodcasts, die möglich sind, die muss man auch im Auge behalten. Ich bin ja kurz darauf eingegangen, auf das Stichwort Scientific Literacy und im Zusammenhang von Wissenschafts-PR und Wissenschaftsjournalismus und habe eben auf das Dilemma hingewiesen, dass im PR-Wissenschaftspodcast es natürlich teilweise nicht erwartet werden kann, dass eine Institution, die ein neues Forschungsergebnis podcastet oder auch den Wissenschaftler dazu sprechen lässt, auch eine Gegenmeinung dazu einholt. Das ist irgendwie auch in der Logik nicht ganz selbstverständlich. Ich würde andererseits natürlich schon einer Wissenschaftlerin, einem Wissenschaftler zutrauen, etwas so aufzubereiten in einem persönlichen, personalisierten, individualisierten Podcast, dass er vielleicht auch andere Meinungen und Zugänge auch mitdenken kann. Also wenn die Professor Wienewart einen Podcast macht, glaube ich, würde der auch Scientific Literacy vermitteln. Ich würde gerne noch einen Aspekt draufwerfen, den der Freude. Es ist einerseits wirklich ein freudvolles Erlebnis, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihre Arbeit zu sprechen. Und in diesen Gesprächen gehe ich immer glücklich nach Hause und habe das Ganze auf Speicherkarte und teile das dann mit 3.000, 5.000 Menschen. Und auf der anderen Seite mache ich einen Bienen-Podcast, wo ich mit Menschen spreche, die über Bienen Bescheid wissen und teile das. Und ich kann nicht verhindern, dass es 3.000 Leute europaweit hören und mir schreiben, wie schön das jetzt für Sie war, an Informationen zu kommen, ohne in diese Imkervereine zu gehen, wo Sie mit alten Männern konfrontiert sind, die immer alles besser wissen. Also Freude im Austausch, und das ist eine Ebene, die wirklich nicht gering zu schätzen ist. Würde da jemand noch was anschließen? Ein schönes Schlusswort. Ja, so sehe ich das auch. Mit der Freude würde ich jetzt in die Kaffeepause verabschieden und bitten, in 30 Minuten wieder da zu sein. Vor der Kaffeepause ein Wort anfügen, was man mit neuen Formaten in neuen Medien machen kann, zeigte Anne Aschenbrenner am Beispiel der Furche. Wer würde sonst die Furche lesen? Ja, hallo auch von meiner Seite. Danke für die Einladung und danke auch für den schönen Boden, der mir jetzt mittlerweile schon gelegt worden ist. Josef Seedaler zum Beispiel auch durch deine Erwähnung vorher, dass es hier schon nochmal eine andere Perspektive von Radioseite her gibt. Genau, wie schon angekündigt, spreche ich über die Perspektive von Podcasts, von Community-Radios auf Podcasts. Möchte mich dabei nicht als Vertreterin von Community-Radios im Allgemeinen sprechen, sondern habe das so ein bisschen auch als Versuch oder Anlass hergenommen, Überlegungen, die konkret im Kontext von Orange, in Bezug auf Programm, in Bezug auf Ausbildung, in Bezug auf PR herumschwirren, auch mal zu bündeln. Das ist so der eine Hintergrund, aus dem ich spreche. Der andere ist auch die Annahme, dass sich medienpolitisch viel verändert, dass traditionelle Leitmedien, wie schon gesagt, an Bedeutung verlieren und demgegenüber non-lineare Online-Praxen immer wichtiger werden. Und da auch so ein bisschen der Gedanke, dass das heißt, dass wir auch neue Räume für öffentliche Meinungsbildung brauchen. Und in der Vorbereitung dieses Beitrags habe ich mich dann gefragt, wo denn Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Podcast und Community-Radio liegen, um auch aufzuzeigen, was so ein bisschen von der Entstehung her freie Radios von ihrer Genese jetzt vielleicht auch nochmal von anderen Radiosektoren unterscheidet, möchte ich ganz kurz darauf eingehen, was Radio Orange ist, auch so aus der geschichtlichen Entstehung heraus. Und zwar geht das freie Radio zurück in Österreich auf eine Radiopiratinnen-Szene der späten 80er vor allem und frühen 90er Jahre, aus der heraus dann ein Kampf um legale Senderlizenzen entstanden ist. Und schließlich kam es dann 1998 in Österreich zur Vergabe erster Regionalsenderlizenzen an damals 6 freie Radios unter anderem und darunter eben auch Radio Orange 94.0. Freie Radios sind also aus der Bestrebung entstanden, das Medienmonopol in Österreich zu brechen und vielfältigen Stimmen Gehör zu verschaffen. Bei Radio Orange sind es momentan ungefähr 500 SendungsmacherInnen und 160 Sendereien. Sie sind ein Teil des sogenannten dritten Mediensektors, des nicht kommerziellen Rundfunks, und keiner staatlichen Institution weisungsgebunden und finanzieren sich über Förderungen aus den Rundfunkgebühren, das heißt einem sehr kleinen Teil der Rundfunkgebühren, Regionalförderungen und noch kleinerer Teil Mitgliedsgebühren. Die Sender bieten den Sendungsmacherinnen den Zugang zu Radio im offenen Zugang, Anbindung an lokale Infrastruktur sowie nach Möglichkeit organisatorische, technische, inhaltliche und rechtliche Unterstützung. Und sie bieten darüber hinaus auch den Zugang zu entsprechenden Ausbildungsmöglichkeiten. Bei Radio Orange gibt es monatliche Grundkurse, die die Grundlagen von akustischer und technischer Gestaltung vermitteln und auch eine Einführung in Medien- und Urheberrechts inkludieren. Und zusätzlich gibt es noch Spezialseminare zu Technik, kreativer Gestaltung und Recht und Medien. All diese Fortbildungen werden zu sozial gestaffelten Preisen angeboten bzw. sind großteils für Radiomacherinnen kostenfrei zugänglich. Die freien Radios sind also zivilgesellschaftliche und medienpolitische, aber auch medienpädagogische Akteure und haben mit Podcast gemein einen niederschwelligen Zugang dazu, Inhalte zu produzieren. Und wenn es sicher auch, wie schon angesprochen, Unterschiede in der Formatfreiheit gibt, zusätzlich zu dem, was Herbert Gnauer vorher erwähnt hat, mit der Möglichkeit, natürlich unterschiedliche Kanäle zu bedienen, gibt es bei Radio Orange auch zunehmend Überlegungen oder auch eine Praxis davon, dass im Rahmen von Projekten durchaus Sendereien auch in Staffeln gedacht werden können. Und eben trotz dieses Formatsunterschieds liegt meiner Meinung nach eine Gemeinsamkeit in der Authentizität, in der Herangehensweise, in der Diversität der Inhalte und auch in der Unabhängigkeit in der Produktion. Und eine weitere Frage in meinen Überlegungen war dann, was denn eine archivierte Sendereihe von Radio Orange rein Technik von einem Podcast unterscheidet. Und der Hintergrund dieser Überlegung ist, dass nämlich die freien Radios schon 2000 auch mit dem Cultural Broadcasting Archive ein Online-Archiv geschaffen haben, das als Austauschplattform, Zeitdokument und Archiv für alle mittlerweile 14 freien Radios Österreichs dient. Und dort wird mit Creative Commons Lizenzen gearbeitet und ein RSS-Feed angeboten. Das heißt, die dort archivierten Beiträge sind alle auch als Podcast archivierbar und darüber ist das CBA auch ein Podcast-Provider. Und die dort archivierten Beiträge lassen sich auf den 14 Radios seit 10, das sehe ich, ausspielen und unterliegen auch nicht der schon erwähnten 7-Tage-Frist der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Das hier ist eine Unterseite auf Radio Orange von einer Sendereihe, wo man eben unten dann auch den Link auf das CBA sieht, einer Sendereihe, wo übrigens Herbert Knauer, der vorher schon das Wort hatte, produziert hat. Obwohl die terrestrische Verbreitung sicher immer noch eine ganz bestimmte Qualität bietet, ist es natürlich so, dass nonlineare Medienpraxen und damit einhergehende neue Kommunikationsformen auch neue Möglichkeiten und Herausforderungen darstellen. Für das Setzen von Themen, für Meinungsbildung und sicher auch für Wissensproduktion. Und bei Radio Orange hat sich im Verlauf der letzten 20 Jahre auch die Praxis der Beitragsgestaltung verändert. Radiomacherinnen produzieren zunehmend von zu Hause, Live-Produktionen sind zurückgegangen und nicht zuletzt hat auch das Bewusstsein über die Archivierung der Beiträge die redaktionelle Aufbereitung verändert. Eine wachsende Zahl an Radiomacherinnen nutzt mittlerweile die Möglichkeiten, die Sendungen selbst organisiert ins CBA hochzuladen und treten teilweise auch selbst organisiert als PodcasterInnen auf, sprich betreiben eigene Websites, bieten ihre Beiträge auch auf anderen Kanälen als Podcasts an. Und ich glaube, das ist einer der Bereiche, der auch medienpolitisch immer wichtiger wird und wo freie Radios sicher von der Podcast-Szene lernen können. All das, wo es um Sichtbarkeit, Nutzung digitaler Möglichkeiten für größere Reichweite geht, das, was Tim Pridler vorher auch als Hilfsmittel kreieren, bauen bezeichnet hat. Weil im Kontext einer sich verändernden Mediennutzung und vielleicht auch einer sich verändernden Wissenschaftsproduktion sind sicher partizipative Medienstrukturen gefragt und auch was Maren Beaufort vorher angesprochen hat hinsichtlich einer partizipativen Demokratie macht natürlich die Möglichkeit einer Interaktion zwischen Produzentinnen und Rezipientinnen auch immer notwendiger. Und umgekehrt kann das freie Radio sicher Angebote im Bereich Medienkompetenzen machen, die für PodcasterInnen interessant sein könnten. Ich denke da beispielsweise an die Angebote zu Medien- und Urheberrecht, als auch Fortbildungen zu kommerzieller Kommunikation und Werbung, wo diese rechtlichen Fragen ja durchaus auch im Podcast-Bereich relevant sind. Und nicht zuletzt ist das Radio als gesellschaftliche Plattform auch angebunden an zivilgesellschaftliche Initiativen und AkteurInnen, und bietet den Radiomacherinnen nicht nur eine Infrastruktur und Fortbildungsmöglichkeiten, sondern auch ein Andocken an eine ganz konkrete soziale Community. Und auch wenn natürlich die zunehmenden Digitalisierungsprozesse die Produktion und Kommunikation, wie schon erwähnt, verändert haben, sind die Radiomacherinnen bei Orange trotzdem immer noch Teil einer gesamten partizipativen Organisationsstruktur. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt fragen, wo Wissen und Inhalte produziert und vermittelt werden, dann macht es auf jeden Fall Sinn, diese Synergien zu nutzen und eben auch diese Communities, die es ja sehr wohl, wie wir auch schon gehört haben, in der Podcast-Szene auch gibt, zusammenzubringen. Und ich finde so diese Netzwerkveranstaltung heute, wo dieser Brückenschlag schon gemacht wird, ist eh schon ein sehr schönes Beispiel. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht später noch mehr Gelegenheit hätten, darüber zu sprechen, was es strukturell vielleicht auch von den freien Radios brauchen könnte, um so eine Vernetzung voranzutreiben. Und das ist für mich auf jeden Fall auch was, was ich mir so ein bisschen als Frage oder Aufgabe von dieser Veranstaltung mit zurücknehme zu Orange. Danke. Ja, vielen Dank. Ich schließe da gleich an mit Werbung für Radio Orange, weil auch ich bin in, es wurde schon von einigen gesagt, also ich glaube, ich bin da nicht allein. Ich sitze sehr zwischen den Stühlen und es wurden ja auch schon sehr viele Spannungsverhältnisse angesprochen in dieser Tagung. Ich würde eigentlich gern meinen Vortrag so vollkommen umhauen und auf alles eingehen, was jetzt schon gesagt wurde. Wahrheit in Wissenschaft und Wissenschaftspodcasts. PR oder Journalismus, also ich bin Journalistin, Wissenschaftsjournalistin zuletzt, auch sehr lang gewesen für den Standard, also ich habe vor allem im Forschungsspezial lang geschrieben, also im Print und arbeite jetzt im Audiomedium für Wissenschaftsinstitutionen und diese Podcasts sind natürlich dann in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit angesiedelt. Das heißt, ich bin als Journalistin für die Öffentlichkeitsarbeit engagiert. Und meine quasi Wurzeln liegen im freien Radio, beziehungsweise ist das eh alles gleichzeitig entstanden. Ich bin ganz neu im Geschäft eigentlich, also zumindest zu vielen Menschen, die ich jetzt schon gehört habe. Und zwar so meine Sendung auf Radio Orange gibt es seit genau einem Jahr. Das ist mein Name und der Titel des Vortrags. Und zwar heißt die Super Science Me. Und die Idee war eigentlich, dass ich hatte so eine kurze Pause mit nicht 100 Stunden Arbeit pro Woche. Und darum dachte ich mir, vielleicht überdenke ich auch meine Produktionsprozesse. Und obwohl ich immer viel eigentlich für Printmedien geschrieben habe, habe ich immer exzessiv Radio gehört. Und ich dachte, das ist jetzt die Zeit, vielleicht so Radio Orange was vorzuschlagen. Und während ich für den Standard ganz viel Forschungsprojekte mir angeschaut habe und mit WissenschaftlerInnen gesprochen habe, habe ich gleichzeitig für mein neues Forschungsprojekt, das ich jetzt an der Kunstuniversität Linz machen darf, FEF gefördert, habe ich ganz viel Science-Fiction gelesen und aus dem haben sich dann immer sehr viele Parallelen eigentlich entwickelt, die weder in einem klassischen journalistischen, wissenschaftspublizistischen Medium, wie zum Beispiel auch dem Forschungsspezial, Platz hatten, aber auch nicht in meiner akademischen Arbeit und darum ist diese Sendung daraus entstanden und es war für mich ganz experimentell, auch neu im Audio. Und mir sind nämlich immer Parallelen und Aspekte aufgefallen, die erst wirklich in dieser Verbindung von Fiktion und Wissenschaft aufgetreten sind. Und die sind vielleicht auch etwas exzentrisch und hatten deshalb nicht auf meinen herkömmlichen Kanälen Platz. Um nur ein kurzes Beispiel zu geben, was ich mit solcher Verbindung meine. Die allererste Sendung, die ich für Radio Orange gemacht habe, im Rahmen von Super Science Me, die ging um All-Female Single-Sex Societies, also Gesellschaften, die nur aus Frauen bestehen. Und zwar findet man die viel in feministischer Science-Fiction der 70er Jahre und der Demografieforschung. Und das ist irgendwie eine interessante Parallele. Ich habe dann mit Magdalena Hangl, einer Germanistin, an der Uni Wien gesprochen und wir haben über ganz viel rotzige Punk-feministische Science-Fiction geredet. Und dann war ich bei Marc Louis, einem Demografen an der ÖRW, der sehr interessante, sehr empirische Down-to-Earth-Forschung macht. Und ich habe ihm ein bisschen schüchtern erzählt, woher so mein Interesse jetzt an seiner geschlechterspezifischen demografischen Forschung kommt. Und dann meinte er, ja, das ist für ihn eh ganz normal anzunehmen, Gesellschaften bestehen nur aus Frauen. Seine quasi statischen Gesellschaftshochrechnungsmodelle funktionieren alle so. Also das war dann einfach, was so quasi von der Science Fiction nochmal ein sehr interessantes Licht geworfen hat auf die Demografie und umgekehrt. Und das ist mir eigentlich dann immer wieder begegnet. So einfach löst sich aber die Spannung zwischen Science and Fiction oft nicht auf. Und das ist mir auch bewusst. Und meine akademische Forschung untersucht eigentlich genau das. Also dieses Spannungsverhältnis zwischen wissenschaftlicher Akkuratesse und künstlerischer Freiheit beziehungsweise auch überhaupt künstlerischem Ausdruck. Und zwar ist das ja im Zentrum von Science-Fiction-Literatur. Das ist eigentlich das, was das Genre, egal, es gibt tausende Definitionen von Science-Fiction, aber das ist dieses Oxymoron eigentlich, Science and Fiction, dass das ein Spannungsverhältnis erzeugt, ist so ganz im Zentrum dieses Verständnisses. Und wie löst sich jetzt das auf? Viele sagen, naja, das ist sugarcoating the pill. Und also man überzieht die bittere Pille mit einer Zuckerschicht und die bittere Pille ist dann immer die Wissenschaft und die Zuckerschicht ist immer Spaceship Fancy Literature. Und das ist natürlich ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist, auch nicht zuletzt für Wissenschaftspodcasts nicht zu unterschätzen ist. Wissenschaftspodcast oder überhaupt dieses Storytelling über Wissenschaft, was in manchen, aber nicht allen Wissenschaftspodcasts passiert, ist natürlich eine Möglichkeit, Wissenschaft unterhaltsam und zugänglich zu machen. Da erzähle ich Ihnen natürlich nichts Neues, aber ich würde für dieses Storytelling noch in einer anderen Weise plädieren. Und zwar beginnen jetzt ja, und das kann man nicht zuletzt auch ganz, ganz in vielen Podcasts beobachten, viele WissenschaftlerInnen immer mehr damit, ihre Forschung in Geschichten zu verpacken. Und ich würde, das ist also die Kernthese meines Impulsreferats, ich würde dazu einladen, es nicht nur als Sugarcoating the Pill wahrzunehmen, sondern meiner Meinung nach auch ist das eine Art Gesinnungswandel, wenn man es jetzt ganz groß nennen will, von einem Wissenschaftsverständnis. Wir hatten jetzt schon diese Wahrheitsdebatte. Da geht es im Kern auch genau darum, also in einem Fiktion oder so alternative Perspektiven einnehmen, wie auch Science Fiction immer definiert wird, nötigt uns zu so einem anderen Blick. Und ich habe jetzt schon alternative Perspektiven gesagt, da ist natürlich so die Alternative Facts und Fake News und all diese fürchterlichen Begriffe nicht so weit. Und das stimmt natürlich, da muss man natürlich aufpassen. Nicht jedes Storytelling über Wissenschaft ist unbedingt eins, das der Aufklärung dient, aber ich würde sehr stark machen, es gibt dieses Storytelling über die Wissenschaft, die das sehr wohl kann. Ich mache das jetzt in meinem Fall nicht selber, ich schreibe keine Geschichten über die Wissenschaft, aber ich lese einerseits WissenschaftlerInnen, die ihre Wissenschaft in Fiktion verpacken und umgekehrt Autorinnen, die mit Science Fiction über Wissenschaft in einer künstlerischen Weise schreiben. Und ich glaube, das ist nicht zuletzt auch für Wissenschaftskommunikation interessant, weil das bis zu einem gewissen Grad auch diese Two Cultures aufbricht, also diese Divide zwischen Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft, die meiner Meinung nach vollkommen lähmend ist. Und ich glaube, das kann passieren, ohne in dieses Alternative Facts, alles ist ganz gleichgültig und indifferent abdriften zu müssen. Und Science Fiction hatte genau dieses Problem. Einerseits ist das sehr geschätzt. Wir hatten heute schon HAL, den Bordcomputer von Odyssey 2001. Also es ist ja noch immer so ein epistemischer Rahmen eigentlich, um Sachen zu verstehen. Und gleichzeitig, also die Österreicherinnen haben das vielleicht noch mehr im Ohr, hat ja bei so BUVOC-Prozess und Grasser wird vorgeworfen, das und das und das zu tun, und er sagt, das sei alles Science Fiction. Er hat jetzt das Genre nicht so ganz verstanden, aber da wird gezeigt, es wird noch immer gleichgesetzt mit, das stimmt nicht, das ist Fake News, das ist eine falsche Information oder das ist einfach die Unwahrheit. Und genau, das ist ein Spannungsverhältnis, das meiner Meinung nach sich aber sehr produktiv machen lässt, wie das übrigens Science Fiction als literarisches Genre seit über 100 Jahren tut. Hier also ein kleines Plädoyer für Storytelling und nicht zuletzt auch so ein Einblick und ein Anschluss an die Arbeit im freien Radio. Und zwar ist das eben, wie gesagt, aus dieser akademischen Auseinandersetzung, die ist ganz stark in diese Sendung eingegangen und umgekehrt. Und dann aus dieser Arbeit, und ich habe dann beim Daniel Messmer einen Podcast-Workshop machen dürfen, und aus dem heraus ist dann auch sozusagen mein Bewusstsein für den Podcast mehr gewachsen, und daraus ist dann schließlich auch meine Arbeit entstanden für einerseits Audimax, den der Daniel vorher gemacht hat, also das ist nur ein Screenshot von der aktuellen Seite, das ist ein Interview-Gesprächsformat für die Uni Wien, die quasi WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler der Uni Wien vorstellt. Und jetzt gerade geht Makro Mikro online, das ist ein Podcast von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der ebenso auch mit Gesprächsformaten funktionieren wird, aber auch mit ein bisschen anderen Formaten, nur als noch Teaser. Und hier geht es natürlich inhaltlich weniger um Science Fiction, muss ich gleich dazu sagen. Also da kann ich jetzt meine feministische Punk-Science Fiction weniger ausleben, wahrscheinlich in diesen Formaten. Aber es ist trotzdem so, dass mich Super Science Me auch hier so begleitet eigentlich in dieser ja viel klassisch journalistischeren und vielleicht auch Richtung Öffentlichkeitsarbeit gehenden wissenschaftspublizistischen Arbeit, weil ich denke, dass hier sehr stark dieser Geist mitzunehmen ist, vielleicht auch aus der Science Fiction, nämlich aus einerseits einem total übertriebenen, nerdigen, absolut übertriebene Begeisterung für alles, was Science ist, und gleichzeitig dieser kritischen Haltung, dieser auch vielleicht alternativen Perspektive drauf, die auch dann die nötige Distanz schafft. Danke. So, letzter Versuch. Wenn nicht, schalten wir ihn ab. Dann, ja, guck, funktioniert. Ich habe mir überlegt, hätte ich gewusst, wie diese Tagung läuft und hätte ich Ihren Beitrag vorher gekannt, hätte ich, glaube ich, alles umgebaut und wir hätten irgendwie über ganz andere Dinge gesprochen, weil dann hätte ich gerne mit euch über dieses sozialmediale Paradigma und was wir da alles anders machen können und wie wir Partizipation anders denken können, so wie Josef und Maren das in ihrem Beitrag gemacht haben. Ich habe aber gedacht, für so eine Tagung passt es doch, wenn wir pragmatischer auftreten. Und deswegen habe ich einfach... Ja, ich kann auch das Handmikrofon nehmen, wenn... Okay, komme ich bei euch hinten jetzt auch an? Sehr gut. Also, ich habe mir dann gedacht, wir machen 5 ganz pragmatische Thesen, hauen die schnell durch und können vielleicht mit diesen Thesen im Anschluss dann auch noch in einem der Workshops miteinander arbeiten. These Nummer 1a, sprechen im Raum. Alle diese Thesen, die ich mitgebracht habe, sind geprägt vom Durchhören von Wissenschaftspodcasts. Also von Dingen, die mir beim Durchhören von Wissenschaftspodcasts aufgefallen sind. Und ich habe eben gemerkt, dass gerade wenn man Wissenschaftler verstehen will, wenn Wissenschaftler interviewt werden, wenn man gestaltete Beiträge macht, dass es eben dann oft eine Frage ist, wie erlebe ich diesen Menschen im Raum? Und das ist dann eben oft die Frage, ob Bild vor Ton oder Ton vor Bild beachtet werden muss im Video. Im Video ist ganz klar Ton vor Bild. Der Ton ist das Wichtigere als das Bild. Also müsst ihr auch im euren Fragestellungen immer danach gucken, was mache ich denn damit? Der Kernphysiker in der Cafeteria oder wo positioniere ich meine Gesprächspartnerinnen? Die Cafeteria ist kein richtiger Ort, um einen Podcast aufzunehmen, werdet ihr vielleicht auch mal festgestellt haben. Oder ihr müsst eure Technik entsprechend ausgerüstet haben, dass das funktioniert. Sucht euch also einen Ort, der im Hintergrundgeräusch, mit den Hintergrundgeräuschen zu eurem Gesprächspartner passt. Das kann zusätzliche Informationen geben, kann euch zusätzlichen Raum geben und gibt gleichzeitig auch noch ein ganzes Stück mehr an Glaubwürdigkeit in den Podcast. Also was erzählt mir mein Umfeld? Was erzählt mir meine Umgebung? Bin ich draußen? Bin ich tatsächlich in einer reportierenden Situation, wo das Umfeld irgendwas deutlich mit sagen kann? Die Raumatmosphäre in einem Buchenwald ist eine andere, als wenn wir hier in dieser mit den hohen Decken stehen. Also Inszenierung von Wissenschaftlern spielt in einem Podcast eine ziemlich große Rolle. Bitte geht raus aus der Studioatmosphäre. Viele eurer Podcasts, die ich durchhöre im Wissenschaftsbereich, sind mir zu nackt, sind mir zu clean, sind mir zu sauber, sind mir noch nicht draußen genug. Und gerade wenn wir in die Naturwissenschaften gehen, ist also ein bisschen weg von der Sauberkeit. Hört doch mal eure Podcasts daraufhin an, ob sie zu sauber sind. These 1b. Mehr Höhenanteile oder Bässe, das ist wie Untersicht oder Aufsicht. Ich wollte euch eigentlich, nein, wir können heute Mittag, wenn ihr wollt, noch ein Beispiel kann ich euch mitbringen, wo man das einfach mal nachvollziehen kann. Das ist ein Filmbeispiel und es macht eben einen Unterschied, wenn ihr 5 Gesprächspartner habt und jeder ist anders inszeniert. Und beim einen kommen die Höhenanteile stärker, weil ihr einfach mit eurem 421 nicht nah genug dran gegangen seid oder weil ihr irgendwie die falsche Kapsel drauf gesteckt habt oder weil ihr ein Richtmikrofon so ein bisschen am Mund vorbeigehalten habt, dass da nichts angekommen ist. Es spielt eine Rolle, wie ihr auch eine Stimme inszeniert. Und wenn ihr einen Beitrag macht und ihr habt 3 Wissenschaftler und nur einer ist super abgemischt, dann ist es am Ende, erzählt dieser Podcast eine Geschichte, die euch nicht lieb ist, weil vielleicht der 2. Wissenschaftler viel wichtiger ist als der 1., den ihr super inszeniert habt. Und den 2. habt ihr nicht gut inszeniert, weil ihr da mit dem Mikro ein bisschen weiter weggegangen seid. Und ihr merkt jetzt schon, wie meine Stimme sich total verändert, je nah ich da dran gehe. Ja, das ist ein Nahbesprechungsmikrofon, wenn ich so nah dran gehe, dann fängt es an zu kratzen und zu raspeln, weil diese Lautsprecher nicht auf das Mikro abgestimmt sind. Wenn ich aber hier rangehe, dann ist das alles in Ordnung und bleibt auch dann gleich. Also achtet bitte tatsächlich auf die technische Umsetzung. Und die Form folgt tatsächlich der Funktion. Also wieder auch hier achten, raus aus der Studioatmosphäre wäre hier genau der gleiche Hinweis wieder. These Nummer 2, Qualität entscheidet, warum Technik über den Inhalt und dessen Wahrnehmung bestimmt. Bitte geht raus und trefft eine Technikentscheidung. Nehmt nicht immer das gleiche Equipment, sondern geht raus und trefft ganz gezielt eine Technikentscheidung, was nehme ich mit? Und das ist ja heute ist ja Technik Commodity. Das heißt, heute kostet Technik kein Geld mehr. Man kann sich also wunderbar ausstatten und ausrüsten. Also an was ich zum Beispiel denke, macht euch vorher Gedanken, ob ihr eine Tonne mitnehmt, ob ihr eine Kugel nehmt, ob ihr eine Niere nehmt oder ein Richtmikrofon. Es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob ihr eine hohe Stimme oder eine tiefe Stimme habt, mit welchem Gerät ihr rausgeht. Können wir gerne in einem Workshop vertiefen, wer darauf Lust hat, können wir verschiedene Beispiele einfach mal durchexerzieren. Ich habe keine Technik dabei, aber man kann vieles auch im Erklären machen. Und ihr müsst einfach wissen, dass die Bassanteile immer dieses Vertrauen geben. Also wenn ihr einen Wissenschaftler habt, dann achtet auf die Bassanteile. Ein Bassanteil kriegt ihr mit so einer Keule viel besser hin als mit dieser angesteckten Tonne und ihr kriegt es viel besser hin als mit einem Richtmikrofon. Dann müsst ihr euch aber auch trauen, auf die strickende Wissenschaftlerin so zuzugehen, dass ihr ganz nah mit dem Mikro rangeht. Kein Problem. Das ist, ja, also, wenn ihr dann den Mut nicht habt, und oftmals ist ja so eine Machtlücke zwischen, wenn ihr als Podcaster kommt von dem Thema des Physikers, des Astrophysikers oder was auch keine Ahnung habt, dann habt ihr Hemmungen. Was heißt? Hemmung heißt, ich traue mich nicht, mit dem Mikro dran zu gehen, nahe zu kommen. Wenn ihr aber ein Nahbesprechungsmikrofon habt und wenn ihr diesen Menschen gut inszenieren wollt, dann müsst ihr nah dran gehen. Weil ihr mit einem Richtmikrofon kriegt ihr diesen Bassanteil nicht so super rein. Gerade, ihr habt das jetzt auch gemerkt, es kommt ja auch immer auf die Stimmqualität an. Also hört euch das dann entsprechend genau an. Nehmt im Zweifelsfall eine Angel mit, hat mir manchmal schon tatsächlich das Leben gerettet in der praktischen Produktion. Bitte achtet wirklich auf Technik und wie ihr sie einsetzt. These Nummer 3, Transparenz schaffen, Frustrationen vermeiden oder wie viel Senkel hätten Sie denn gerne? Man hört euren Podcasts an, wenn ihr 20 Minuten Rohmaterial produziert habt für 2 Minuten Sendezeit oder für 2 Minuten Podcastzeit. Das hört man euren Podcast an. Weil dieser Wissenschaftler kann gar nicht inszeniert werden für die Dinge, die ihr transportieren wollt. Wenn ihr 2 Minuten macht, dann bringt ihr maximal 3-4 Minuten an Senkel mit. Es sei denn, ihr habt ein Gespräch, das dann die ganze Zeit läuft. Viele eurer Podcasts sind Gespräche. Und ich glaube, dass wir so im Wissenschaftsbereich so viele Gespräche finden und so viele Gesprächspodcasts haben, liegt einfach an eurer Faulheit, was Richtiges draus zu machen. An so einen richtig gestalteten Beitrag draus zu machen. Natürlich kann man auch ein Gespräch entsprechend führen, dass man das dann entsprechend hinterher zusammenkürzt, dass man vielleicht aus 20 Minuten dann nochmal 10 Minuten mit den Highlights macht. Aber dann würde ich euch wirklich bitten, achtet genau drauf, weil Gesprächsverläufe, man hört das, wenn ihr in ein Gespräch reinschneidet und zwischendrin 5 Minuten rausnehmt, dann kommt der Zuhörer nicht mehr mit, weil der ist nämlich gewohnt, linear das ganze Gespräch durchzuhören. Also bitte, immer darauf achten, wie viel will ich rauskriegen und so viel Senkel macht ihr. Und nicht, Senkel kommt aus dieser alten, ich habe an einem alten Studer noch gelernt, Radio zu machen. Das heißt, da hast du aus einem UHA-Pilot, hast du von einem Tonbandgerät auf ein anderes Tonbandgerät übertragen und man hat einfach wirklich Band produziert und dieser Senkel war eben das Band, das man dann benutzt hat. Erkenntnisse. Man hat am Ende immer zu viel. Also quält euch nicht, man hat immer zu viel. Aber wer zu viel hat, tut sich mit der Auswahl schwer. Und das Problem bei Wissenschaftlern ist, die fühlen sich dann immer alle falsch verstanden. Ich habe dem doch ganz andere Dinge erzählt, ich habe dem doch ganz andere Sachen gesagt und jetzt stellt er mich so falsch dar, jetzt verkürzt er mich in seinem Beitrag oder in seinem Podcast so stark. Oder jetzt hat er ausgerechnet die 3 Minuten, wo ich in den Kern meiner Wissenschaft gegangen bin, rausgeschnitten. Die habt ihr natürlich rausgeschnitten, weil sie völlig unverständlich waren. Man hat am Ende immer zu viel und manchmal dann genau das nicht, was man braucht. Ihr kriegt jetzt noch einen ultimativen Hinweis auf ein Strategem, das immer funktioniert. Wenn ihr nicht ein Gespräch führt, sondern wirklich einen gestalteten Podcast machen wollt, dann würde ich immer empfehlen, Interviewstrategeme vorher zu trainieren. Was ist ein Interviewstrategem? Ein Strategem, das sehr, sehr gut funktioniert, ist zum Beispiel das dritte Fragen-Strategien. Erste Frage ist eure wichtigste. Die Antwort auf die erste Frage werdet ihr nirgendwo in euren Beitrag schneiden. Die zweite Frage ist eine Entspannungsfrage für euren Gesprächspartner, wo er irgendwas erklären darf, was ihr vielleicht auch nicht verwendet. Und die dritte Frage ist wieder die erste Frage. Es passiert euch ganz selten, ihr müsst die natürlich ein bisschen anders stellen, ja? Und wenn dann der Gesprächspartner wirklich merkt, dass es die gleiche Frage ist, müsst ihr sagen, ja, ich stelle die einfach nochmal, weil ich glaube, sie können da noch präziser und kürzer darauf antworten. Also baut euch vorher wirklich bewusst Interviewstrategeme, wie ihr möglicherweise vielleicht aus den Wissenschaftlern andere Dinge noch hervorholt, oder hervorholen können. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Bei mir hat dieses Strategem sehr oft funktioniert. Aber insbesondere natürlich dort, wo ich in kurzen Formen gearbeitet habe. Überall dort, wo ihr in langen Formen arbeitet, müsst ihr andere Strategeme anwenden. Damit wären wir bei These Nummer 4. Im Regelfalle wollt ihr ja erreichen, dass der Wissenschaftler, den ihr da den ihr befragt oder mit dem ihr das Gespräch führt, dass der euch Dinge erzählt, die auch das Thema auf den Punkt bringen, die das Thema ein Stück weit emotionalisieren. Weil alles andere, die Fakten zusammentragen, das könnt ihr doch viel besser. Dafür seid ihr doch trainierte Podcaster, weil ihr das viel besser könnt. Das heißt, den Wissenschaftler braucht ihr, um eben entsprechend die Dinge ihn machen zu lassen, die ihr nicht machen könnt. Nämlich eine Einschätzung zu irgendwelchen Dingen zu geben, die ihr gut zusammengefasst in eurem Kommentartext bringt. Also fragt euch immer, welche Aufgabe hat denn mein Gesprächspartner? Was soll der Wissenschaftler dort leisten? Was kann er besser als ich? Das ist die Leitfrage. Was kann der besser als ich? Also kann er besser formulieren? Kann er Dinge besser auf den Punkt bringen? Dann lasst ihn das machen. Aber fragt euch das vorher. Und ganz oft habt ihr eben den Fall, dass das Wissenschaftler nicht unbedingt besser kann. Wir lassen in den Podcasts, die ich gehört habe, wir lassen Experten zu viel erklären und zu wenig bewerten. Einfach mal schwingen lassen. Es gibt viele Podcasts, in denen Experten ganz große Plattformen kriegen, um Dinge zu erklären. Ich glaube, jeder, der hier im Saal sitzt, kann das besser als der Wissenschaftler, wenn er sich entsprechend eingearbeitet hat oder sie. Letzte These, dann bin ich auch schon durch. Primär- und Sekundärsituation. Primärsituation ist, ich sitze hier mit Helga gemütlich und wir unterhalten uns und machen hier einen Podcast und außenrum sind ganz viele Menschen. Ja, hallo, grüß euch. Die jetzt Helga auch kennengelernt haben und diese vielen Menschen außenrum, ihr werdet jetzt die Sekundärsituation. Eure Sekundärsituation ist das Netz und eure User, die aus dem Netz euren Podcast aufrufen. Ihr müsst ja euren Gesprächspartner, den kriegt ihr ja nur, weil ihr ihm die Sekundärsituation klar macht. Ihr kommt in meinen Podcast und deswegen kriegt ihr Publicity, kriegt ihr Möglichkeiten, euch darzustellen. Die Primärsituation ist aber die Situation, in der ihr das Gespräch führt. Und gute Gespräche, ich habe jetzt extra diese These, die habe ich vorhin nochmal umgestellt, habe die mit dazu genommen, weil eben wirklich bei euch ganz viele Gespräche im Zentrum stehen. Gute Gespräche entstehen dann, wenn wir es schaffen, unseren Gesprächspartner in die Primärsituation hineinzuziehen und zu sagen, ich bin jetzt in der Primärsituation mit dir, vergiss alles außenrum, vergiss die Umgebung, deswegen auch der Hinweis auf die Umgebung, dass er die entsprechend gestaltet, dass der sich wohlfühlt, dass der sich zu Hause fühlt, dass er vielleicht in ein Labor reingeht, tolle Gespräche, die man in einem Labor macht mit Chemikern oder mit Physikern oder ich habe mal eins mit einem Menschen gemacht, der an neuen Medikamenten arbeitet für Schizophrenie. Das ist 20 Jahre her, das kann ich heute noch, das habe ich heute noch im Kopf. Einfach nur, weil die Umgebung so stark war und die Geräusche in der Umgebung einfach auch klar gemacht haben, dass hier wirklich Laborarbeit gemacht wird. Wir können gerne, wenn ihr wollt, heute Mittag noch einen Workshop machen, wie man in solchen Gesprächen einfach nur körpersprachlich arbeitet. Seid ihr herzlich eingeladen, wie man so spiegeln lernt, wie man den anderen dazu kriegt, dass er sich wohlfühlt und am Ende sagt, Mensch, ich habe dir jetzt viel mehr erzählt, als ich erzählen wollte. Hat mein harter Deubler Melin bei einem Kollegen im Süddeutschen Rundfunk, Südwestrundfunk, in der Fernsehsendung gesagt, jetzt habe ich ihm viel, in der Fernsehsendung, ja, live. Und sie hat viel mehr erzählt, als sie eigentlich erzählen wollte. Ging damals um komische Zitate, die sie gemacht hat. Wie wird auch ein kontroverses Gespräch gut, kann man da auch einfach sehen. Ein kontroverses Gespräch wird gut, wenn ihr in der Primärsituation ganz konzentriert seid und eben nicht schon nachdenkt, wie eure Technik funktioniert. Und deswegen der letzte Hinweis, die Technik, die ihr dabei habt, die muss funktionieren und die müsst ihr beherrschen. Erinnert euch an Oriana Fallaci, eine der ganz großen Reporterinnen aus Italien der 70er Jahre, die die besten Vietnam-Reportagen geschrieben hat, die ich je gelesen habe, haben ja viele da in die Richtung auch geschrieben. Aber Oriana Fallaci hat mal Fellini interviewt und hat ihren Kassettenrekorder nicht in den Griff gekriegt. Fellini steht auf, nimmt einen Kassettenrekorder, schmeißt ihn an die Wand. Kassettenrekorder kaputt, es ist trotzdem ein ganz gutes Interview hinterher rausgekommen. Aber habt einfach eure Technik im Griff, weil das ist auch ein Unsicherheitsfaktor, den man immer gegenüber denjenigen hat, die bei einem sind. Soweit von meiner Seite. Herzliche Einladung, wenn ihr einen Workshop machen wollt heute Nachmittag, können wir gerne an solchen Themen weiterarbeiten. Danke, dass ich hier sein darf. Tolle Leute schon kennengelernt. Vielen Dank. So, ich glaube, ich habe jetzt die Aufmerksamkeit von allen Menschen zumindest für ein paar Sekunden. Ein paar werden mich für... gehört auch zur Show. Gehört zur Show dazu. Das war mein Ja. Ich habe die Ehre, den letzten Vortrag vor der Mittagspause zu machen. Ich glaube, das ist schon der 9. oder 10. heute. Darum haben wir gedacht, am Beginn muss ich irgendwas Lautes machen. Und diese Konferenz ist ja eigentlich eine schöne Analogie zu unserem Alltag, zu unserem Leben. Ganz viele verschiedene Vorträge, jeder, ich sehe euch alle, Handy, Computer, die Leute schreiben was mit, man denkt vielleicht schon ans Mittagessen. Und das ist eine Welt, in der wir alle mit unseren Podcasts, mit unseren wissenschaftlichen Ergebnissen, mit unseren Zeitungsberichten, in der wir um Aufmerksamkeit kämpfen. Und darüber möchte ich heute kurz reden, wie man mit Podcasts in einer Welt, in der es in den Köpfen von vielen Menschen und vor allem in den Köpfen von jungen Menschen meistens so ausschaut. Mein Name ist Andreas Sato, ich bin Journalist beim Standard seit mittlerweile 5 Jahren und war jetzt eine Weile in Bildungskarenz. Und weil mir so fad war, habe ich einen Podcast begonnen, der heißt Erklär mir die Welt. Und da geht es unter anderem auch um Wissenschaft. Die Idee ist, jede Woche ein Thema von Grund auf zu erklären, und zwar in einer Art und Weise, damit das jeder versteht. Ich sage allen meinen Gästen zu Beginn, jetzt reden wir so, dass das eine 16-Jährige versteht, die noch nie im Leben irgendetwas über unser Thema gehört hat. Und da geht es zum Beispiel um die Klimakrise, um den Islam oder um Karl-Heinz Grasser, das hat ja auch schon gefallen. Also den Fall Karl-Heinz Grasser haben wir auch schon durchbesprochen. Ich mache immer schöne Selfies mit meinen Gästen. Das sind 3 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, zum Beispiel die Elisabeth Oberzacher, eine Evolutionsbiologin, mit der habe ich drüber geredet. Unter anderem, warum Männer und Frauen biologisch unterschiedlich sind und wie das auf unser Verhalten wirkt. Dann ein deutscher Gast, der Peter Hauschild, ein Astronom. Wie suchen Astronomen eigentlich nach Außerirdischen? Ganz oben der Rüdiger Lolker, ein Islamwissenschaftler von der Universität Wien, der hat mir die Geschichte des Islams erklärt. Wie ist der Islam von einer kleinen Sekte in der Wüste auf der arabischen Halbinsel zur zweitgrößten Religion der Welt geworden? Und ganz oben, um zu zeigen, dass ich nicht nur mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern rede, sondern auch mit normalen Menschen. Das ist die Helga Feldner, die war 2 oder 3 Jahre im KZ in Theresienstadt und hat über ihre Zeit dort geredet. Ich muss auch immer angeben, weil ich mich so freue, den Podcast gibt es jetzt seit 6 Monaten, ist schon 140.000 Mal heruntergeladen worden. Das mag für manche deutsche Gäste nicht allzu viel klingen, mancher deutscher Podcast macht das in einer Woche. In Österreich ist das ziemlich viel und Erklär mir die Welt ist auch schon einer der größten in Österreich. Vor 2, 3 Monaten wollte ich dann wissen, ja, wie hören mir die Leute eigentlich zu? Habe eine Hörerinnenbefragung gemacht und Folgendes gelernt. Die meisten meiner Hörerinnen hören das in der Früh oder am Abend am Weg in die Arbeit, in die Schule oder auf die Uni. Viele hören es im Auto, am Rad, in der U-Bahn, wenn sie unterwegs sind, Freunde besuchen, auf die Donauinsel fahren. Und viele hören es beim Kochen, beim Bügeln oder beim Zusammenräumen. Und das mag jetzt auf den ersten Blick so wirken, die Leute sind immer abgelenkt, wenn sie Podcasts hören. Ja, da gibt's schon, da freut sich wer über das schöne Bild. Ja, die hat Spaß beim Podcast hören. Und also auf den ersten Blick mag es so wirken, oh, die sind alle total abgelenkt, während sie Erklär mir die Welt hören. Aber glaubt mir, ich bin Journalist und wenn ich das vergleiche mit allen anderen Medien, wie schauen die Leute zum Beispiel Fernsehen? Sie haben ein Handy in der Hand, sie lesen eine Zeitung oder sie führen ein Gespräch auf der Couch. Wie lesen Sie meine Texte, die ich auf der Standard.at schreibe? Sie lesen es am Handy, es kommen während des Lesens 3 WhatsApp-Nachrichten. Man ist ständig abgelenkt und mit Podcasts die man im Ohr hat und während man kocht oder während man wohin fährt, kann man sich eigentlich ziemlich gut konzentrieren. Und das ist ein großes Privileg, glaube ich, in den Zeiten, in denen alles Boom macht in unserem Kopf, die wir als Journalisten und als Wissenschaftlerinnen oder als Wissenschaftskommunikatorinnen, die wir nutzen können. Aber ich glaube, es gibt drei Dinge, die wichtig sind, damit wir das besser nutzen können. Mein Vorredner hat 5 Thesen gehabt, die haben nur 3, die mache ich ganz kurz. Und das passt auch zu meiner These 1, kürzer. Sehr viele Wissenschaftspodcasts sind irrsinnig lange und das ist super. Ich bin selber studierter Ökonom, ich höre gerne stundenlange Interviews mit Ökonominnen und Ökonomen. Aber Podcasts sind gerade dabei, in eine breitere Schicht vorzugehen. Und wenn wir die erreichen wollen, müssen wir kürzer werden. Heißt nicht, dass ihr eure langen Wissenschaftspodcasts jetzt alle wegschmeißen müsst. Aber für neue, zusätzliche, die wir machen, müssen wir kürzer sein. Ich habe selber lange diskutiert. Ich wollte meinen mindestens immer 1 Stunde lang machen, weil man gedacht hat, unter 1 Stunde kann man nichts ordentlich kommunizieren. Ein Freund von mir, der im Marketing arbeitet, hat mir dann überredet, mach's mal 1,5 Stunde. Und jetzt bin ich eigentlich ganz erstaunt, wie viel man in 1/2 Stunde unterbringt. Und wenn wir uns ehrlich sind, wenn man 1/2 Stunde Aufmerksamkeit von einem jungen Hörer oder jungen Hörerin kriegt, ist es eigentlich schon ein Riesenprivileg. Zweitens, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen lauter werden. Sie müssen nicht so laut schreien wie ich zu Beginn, aber sie müssen ein bisschen populistischer werden, verkürzen. Ich kenne das selber. Ich habe in meiner Arbeit viel mit Wissenschaftlerinnen zu tun. Nach jedem Satz kommt ein Aber, jede Aussage wird relativiert. Und das ist auch wichtig, weil das ist Wissenschaft. Aber wenn man in die breite Masse vordringen möchte, dann muss man auch den Mut haben zu ein bisschen Populismus. Und These 3, holt euch Hilfe. Ich glaube nämlich, dass das, wenn man 20 Jahre in der Wissenschaft arbeitet, ganz genaue Paper schreibt, jahrelang über eine Aussage diskutiert, dass es dann sehr schwierig sein kann, populistisch zu sein, so wie ich. Drum holt euch Hilfe von PR-Menschen, von Journalistinnen und Journalisten. Einer meiner Lieblingspodcasts heißt zum Beispiel Freakonomics. Da hat sich ein super gescheiter Ökonom, der Stephen Lewitt, mit seinem Freund, dem Stephen Dubner, zusammengetan und machen gemeinsam Wissenschaftler und Journalist einen traumhaft schönen Podcast. Und wenn wir diese 3 Dinge beherzigen, dann können wir uns auch durchsetzen in einer Welt, in der es in den Köpfen der Menschen so ausschaut. Danke. Storytelling über Wissenschaft dient der Aufklärung. Du hast bestimmt in 3 Sätzen ein Rezept, wie man das gut macht. Und Tim hatte ja vorhin gesagt, es geht nicht darum, Komplexität zu reduzieren, sondern aufzudröseln, was ich einen ganz guten Satz fand. Und vielleicht hast du eine Idee, wie das mit oder welche Tools oder Instrumente oder Vorgehensweise da mit Storytelling vielleicht möglich sind. Danke. Gibt es noch weitere Fragen, die wir bündeln können? Herr Sator, wenn wir Ihre 3 Thesen ernst nehmen, können Sie Ihre Auflage kurzfristig steigern, aber Wissenschaft wird verlieren. Da haben Sie irgendwie bei den ersten 7-8 Vorträgen nicht zugehört. Das ist genau die massenmediale Vermittlungslogik. Wenn wir die nicht durchbrechen, dann wird es nicht funktionieren. Und auch Sie werden, glauben Sie mir, langfristig verlieren an Auflage, weil irgendwann haben zumindest Leser einer Qualitätszeitung die Nase voll davon. Sind noch Fragen im Publikum, die wir jetzt noch zusammenfassen können? Dann möchte ich ganz kurz zuerst Julia, ja. Dann die Tools und, Tools und Rezepte und am Schluss vielleicht noch eine. Ja, vielen Dank für die interessante Nachfrage. Ja, ich habe natürlich weder Bullet Points noch Schritte noch Rezepte so klar. Und das ist auch, warum ich eigentlich so mit diesem, ich sage es jetzt nochmal, Science-Fictional Background dahin gekommen bin, eigentlich zu diesem Storytelling-Aspekt. Da geht es nämlich eben vordergründig nicht darum, Wissenschaft zugänglich zu machen vielleicht, sondern sich in einer anderen Weise mit einer Komplexität auseinanderzusetzen. Und das ist weder eben dieses Sugarcoating noch auch ein Aufbereiten im Sinne von, das muss dann jede und jeder verstehen, wobei das natürlich so implizit auch mitschwingt, so eine Vermittelbarkeit. Aber da geht es mehr darum, so eine Perspektive drauf zu verschieben. Und das gelingt, jetzt spreche ich von wirklich mir persönlich, weil ich auch Literaturwissenschaftlerin bin und irgendwie das auch gern lese, mit dieser Art von, ich würde eher sagen, es ist eine Haltung, die ich auch aus dieser, also eine riesige Fan-Community und so weiter, die man da so ein bisschen mitnehmen kann. Oder so ein kritischer Geist, der aber gleichzeitig extrem wissenschaftsbegeistert ist. Und ich glaube, das ist in so einem Storytelling-Konzept irgendwie für mich, das kein Konzept ist, sondern eher eine Haltung, für mich irgendwie sehr fruchtbar. Und ja, Komplexität reduzieren ist... Das ist eben auch das, was ich mit diesem Sugarcoating meinte, das funktioniert ja meistens nicht. Also so runterbrechen, kürzen, das kann man machen, um mal ins Gespräch zu kommen, aber dann wirklich über wissenschaftliche Inhalte zu sprechen, das bleibt ja dann auch unbefriedigend, wenn man das nicht mitnimmt, diese Komplexität. Und ich denke, dass das in diesem Storytelling-Prozess, wenn man es jetzt wieder so nennen will, irgendwie aufgenommen werden kann. Nämlich sind da auch Möglichkeiten drin zur Wiederholung vielleicht oder zu in Kontext setzen, in verschiedenen Kontexten. Also das wäre mal so eine Idee. Aber ja, Komplexitätsreduzierung, ich glaube, dass es jetzt eh schon oft angesprochen ist, ja, das ist ein schwieriger Punkt. Wenn Andreas in eine Verteidigungsposition bringen möchten, würde ich jetzt schon gerne noch kurz die Podcaster und Podcasterinnen im Raum einladen, da kurz sich vielleicht auch zu äußern, weil wir haben da jetzt genau in zwei Sätzen oder in zwei Positionen eigentlich das, was sich den Vormittag über jetzt einerseits jeweils den anderen vorgeworfen wurde. Und tatsächlich ging es uns eigentlich schon darum, die Positionen in den Raum zu stellen und zu schauen, wo Synergien möglicherweise geben kann. Sind irgendwo Podcasterinnen oder Podcaster da? Ja, aber es traut sich keiner was sagen. Der Andreas hat jetzt ganz drei Thesen sehr, sehr deutlich und möglicherweise auch überspitzt gesagt. Also ich habe da einfach mal eine ganz einfache Frage. Ich höre das ja oft so, ja. Wenn es kürzer ist, dann erreicht man andere Gruppen. Welche Daten hast du oder welche Reaktionen, die belegen, dass das auch eine effiziente Wissensvermittlung ist, die auch tatsächlich nachhaltig funktioniert? Also die 12-Jährige erreichen, okay, erreichen ist ja das eine, die Frage ist ja, was verbleibt letzten Endes davon? So, und die Nachfrage hier war ja auch so dieses, wenn wir verkürzen, dann entfernen wir uns ja von dem eigentlichen Inhalt und dann ist es ja nicht mehr das, was es eigentlich sein sollte. Also worauf fußt so diese Erkenntnis, dass das kürzer besser ist im Sinne von toller oder so, weil ich sehe ja besser eher in der Qualität begründet. Dankeschön. Dazu auch noch, da war so ich erreicht nicht so viele Leute, war auch so, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe, der Vorwurf. Könnte ja auch sein, steile These, sage ich jetzt einfach mal, dass jemand, der Wissenschaftler ist wie ich und überzeugt davon ist, dass er etwas beitragen kann, indem er einen 2,5 Stunden Podcast als Gespräch regelmäßig veröffentlicht, dass er seiner Überzeugung folgt, weil er denkt, das ist etwas, was es dort draußen noch nicht gibt, Beitrag leisten möchte und nicht daraus ein Massenmedium zu machen. Das ist nämlich auch mein Antrieb. Und nur so als kleine Randnotiz, ich mache auch ein Projekt mit zwei befreundeten Wissenschaftlerinnen, wir nennen uns plötzlich Wissen, und gehen im Guerilla-Style in Kneipen, um direkt mit Menschen zu sprechen. Wir haben auf 12 Touren knapp 500 Personenkontakte gehabt. Das heißt Gespräche, die länger als 20 Minuten gedauert haben, 1:1. Diese 500 Menschen werden diese Begegnung niemals wieder vergessen. Und da würde ich sagen, geht Qualität vor Quantität und das zählt manchmal auch bei Podcasts. Und das wollte ich noch dazu sagen. Jetzt würde ich als aktive Podcasterin da ganz persönlich noch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt hinzufügen und ich weiß nicht, wie viele im Raum ähnlich geht wie mir. Ich bin Hobby-Podcasterin, ich mache das zum Spaß und das ist mein Aspekt. Es muss Spaß machen, es muss mir Spaß machen oder uns, meine Podcast-Partnerin sitzt neben mir. Und mein Antrieb, Podcasts zu machen, ist, ja, natürlich will ich gehört werden, aber ich will vor allem da sitzen, mir über ein Thema Gedanken machen, mein Wissen erweitern, ich mache das für mich. Und wenn jemand anderer mich hört und dem das gefällt, dann ist das wunderbar. Aber eigentlich mache ich es für mich. Macht das, was der Andreas gesagt hat, aber macht auch genau das Gegenteil. Die eine Hälfte das, die andere Hälfte das, aber macht vor allem alle Podcasts. Dann glaube ich, Andreas, für dich das Schlusswort. Ich habe gewusst, hört ihr mich? Ja. Ich habe gewusst, ich mache mich zum Buhmann, aber ich mache das gerne, weil ich provoziere auch gerne ein bisschen, um Diskussionen anzustoßen, das hat ja funktioniert. Ich versuche jetzt in ein paar Sätzen darauf zu reagieren. Ich möchte zu dir am Anfang sagen, du hast gesagt, wir verlieren, wir Wissenschaftler, wir Medien, wir verlieren. Für mich ist die Frage, was ist ein bisschen relativ, was heißt verlieren? Ich glaube, dass wir viele Menschen längst verloren haben, dass wir die nie erreicht haben. Wenn ich mir manche mediale Debatten anschaue oder wie Sachen rezipiert werden, wenn man anschaut, dass sich viele Eltern ihre Kinder nicht mehr impfen lassen, dann hat die Wissenschaft es in viele Bereiche gar nicht geschafft und auch ganz viele Menschen nicht klar machen können, wie wissenschaftliches Denken eigentlich funktioniert. Und bevor ich selbst auf der Uni war, habe ich diese Art zu denken auch nicht gelernt. Und ich glaube, dazu braucht es breiten Medien, die das in irgendeiner Form aufgreifen. Und da braucht es auch die Kronenzeitung, da braucht es den ORF, ATV und Co. Ich habe sehr dazu gesagt, und gewusst, die Thesen sind ein bisschen provokant. Ich höre selber sehr gerne stundenlange Podcasts. Ich finde viele sehr lange Podcasts super. Macht's bitte weiter, das war keine Kritik an euch. Aber wenn, und ich glaube, die Chance ist jetzt da, wenn wir mehr Leute erreichen wollen und Podcasts können mit dieser Welt, wo in unserem Kopf alles explodiert, wahrscheinlich so gut umgehen wie kein anderes Medium, weil man in der U-Bahn eben nicht so abgelenkt ist wie beim Fernsehen, dann sollten manche Menschen, Journalisten, vielleicht ein paar Wissenschaftler, die Lust haben, ein bisschen kürzer und populär wissenschaftlicher werden. Es war keine Kritik an Podcasts, die es schon lange gibt. Bewusst kein Breitenmedium, finde ich super. Es gibt ganz viele Nischen. Ich habe selber sehr lange Podcasts. Ich kriege durch Podcasts viele Sachen, die mir kein Breitenmedium der Welt gibt. Und dafür bin ich extrem dankbar und dafür spende ich auch immer wieder an verschiedene Podcaster. Aber heißt nicht, dass man nicht genauso neue, breite Podcasts machen kann. Und dass Podcasts Spaß machen sollen, auf jeden Fall. Ich habe selber Freunde, die Podcasts machen, die 20 Fans hören. Und das ist großartig und das ist schön. Und daran habe ich auch überhaupt nichts zu kritisieren. Bitte weitermachen. Und jetzt Mahlzeit. Jetzt einfach mal so stehen und möchte aber darauf hinweisen, vielleicht so mal das ganze Bild nochmal zu schauen. Auch auf Twitter ist sehr viel und sehr Schönes getwittert worden und haben eigentlich sehr schön Revue passieren lassen, wobei vielleicht wichtig ist noch zu sagen, dass man beide Hashtags anschauen soll, die auf den Zetteln stehen. Den mit 2000, also ganz Ohr 2018 und ganz Ohr 18 gibt es zwei Hashtags, die kann man beide tun. Ich möchte mich jetzt von denen verabschieden, die jetzt am Nachmittag nicht mehr da sind, nicht mehr an den Workshops teilnehmen und die anderen an den Daniel übergeben, der die Planung macht. Jetzt kommt der Teil, wo wir den Nachmittag planen. Also der Nachmittag wird jetzt so im Barcamp-Style ablaufen. Ich weiß nicht, wer von euch war noch nie auf einem Barcamp? Das wird ganz kurz so ablaufen. Wir haben hier insgesamt jeweils Dreiviertelstunden-Slots mit einer Viertelstunde Pause und haben zwei bzw. drei Räumlichkeiten zur Verfügung. Also ich würde mal zwei bis drei Slots machen, je nachdem, wie viele Themen wir hier jetzt zusammenbekommen und je nachdem, wie viele Leute dann auch tatsächlich da bleiben. Wer von euch nimmt denn auch an den Workshops mit teil? Dann würde ich sagen, sammeln wir einfach mal und dann schauen wir, ob wir zwei oder drei Slots machen. Von den Leuten, denke ich mal, von der Menge her müsste es sich dann ganz gut ausgehen. Die Idee ist jetzt, dass ihr alle Vorschläge macht, die hier kurz präsentiert und dann ihr ein kurzes Votum gebt, ob ihr an dem Thema interessiert seid und wie viel an dem Thema interessiert sind und wir dann hier eine Session-Einteilung machen. Die Idee ist, wir haben also insgesamt drei Slots und drei Räume, also wir könnten dann bis zu neun Slots unterbringen und am Ende, die letzte halbe Stunde, so um 17:30 bis 18 Uhr, kommen wir hier nochmal zusammen und alle berichten kurz von ihren Sessions. Also dann machen wir dann nochmal so eine Abschlussdiskussion, wo man nochmal zusammenkommt und so die Themen nochmal zusammenfasst. Das Mikro würde ich jetzt an euch übergeben. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Themen vorzuschlagen. Und zwar habe ich hier Zettel vorbereitet. Alle, die einen Workshop einreichen wollen, kommen jetzt mal bitte nach vorne und erklären dann in ganz wenigen Sätzen, worüber sie gerne einen Workshop machen wollen. Es kann alles sein, jedes Thema ist irgendwie möglich. Also wir haben heute ja schon gemerkt, dass wir relativ viele Themen haben, wo man auch noch sehr kontrovers diskutieren kann. Man kann aber auch noch Themen einbringen, die heute noch gar nicht diskutiert wurden. Alles, was irgendwie euch auf der Seele brennt, kann man hier in so einem Workshop packen. Gibt es schon Leute, die Ideen haben? Wenn man hier einen Vorschlag macht, dann nicht auch diese Diskussion leiten. Es kann auch dann einfach sein, dass man noch fünf, sechs andere findet, die auch gerne zu dem Thema diskutieren wollen. Da muss es jetzt keine Diskussionsleitung geben oder so. Also man kann aber natürlich auch, wenn jemand was vorstellen möchte oder so, auch einen kurzen Vortrag machen, dann innerhalb dieser Gruppe. Das geht alles. Also da ist die Bandbreite so groß wie möglich. Da fange ich mal an. Kommst du bitte nach vorne. Ja, ich bin Sebastian Litterbusch und was ich vorschlagen wollte, ist etwas, was wir auch schon vorhin im Vortrag von Tim gesehen haben. Das nenne ich Post-Visuals für Audio-Podcast. Wie können wir nachher unsere Podcasts noch mit visuellen Medien anreichern, sollte man sie jetzt sich nicht nur im Podcatcher anhören und das auf eine Art und Weise, die noch realistisch ist und nicht einen ewig viel Aufwand hinten dran bedeutet. Wenn ich Post-Visuals? Post-Visuals. So, wer hat noch ein Thema? Hallo, ich habe mich hier schon ein paar Mal gehört. Das Thema ist Feedbackiverse. Das Thema Feedback zu Podcasts ist zurzeit ein ziemlicher Mess. Wir haben E-Mails als Kanal, wir haben Twitter als ziemlich weit verbreiteten Kanal für Feedback, wir haben die Kommentarmöglichkeit in vielen Webseiten darunter. Wir haben Kommentare in iTunes, in anderen Plattformen. Wie gesagt, insgesamt ist es ein ziemlicher Mess. Und trotzdem sind manche Sachen noch immer relativ schwer, wie zum Beispiel einen Audiokommentar abzugeben. Dafür richten manche Podcasts sogar Hotlines ein, mit denen man dann anrufen kann. Das ist ein unheimlicher Aufwand und ein ziemlich unbefriedigender Zustand. Und ich stelle die These auf, dass man diesen Zustand beheben könnte, indem wir mal spezifizieren, was wir alles haben wollen. Und dann können die Leute, die da Software entwickeln, da gibt es ein paar auch hier in der Runde, aber auch natürlich draußen in der Welt einen ganzen Haufen, was aus einem Netzwerk machen, das es bereits gibt. Das nennt sich das Fediverse. Das ist eine Alternative zu den bekannten Netzwerken wie Twitter oder Facebook, das relativ ähnlich eigentlich an E-Mail technisch angelehnt ist. Also da gibt es dann Server, die sich über die Welt verteilen, und über die könnten wir einen zentralen Feedback-Mechanismus einreichen. Aber dafür brauchen wir zuerst einmal eine Spezifikation, was wir alles genau wie haben wollen. Und deswegen würde ich gerne von den Podcasterinnen und Podcastern, aber auch von den Podcast-Hörenden hierherinnen gerne wissen, wie sie denn gerne Feedback geben würden. Thema ist also Feedback-Reverse. Ich weiß nicht, ich habe es richtig oder falsch geschrieben. Ich habe hier. Danke. Martin? Ungeplant und spontan ist ja manchmal das Beste, Martin. Ist mir gerade in den Sinn geschossen, weil der Herr Rau sagte, wenn er über ein Fachthema spricht, dann kann er das besser zusammenfassen als der Fachmensch, sofern sie sich mit dem Thema länger beschäftigt haben. Ich finde das eine ziemlich steile These. Ich glaube, dass ich das nicht könnte, wenn sich da jemand über 20 Jahre mit irgendeinem Thema auseinandergesetzt hat, dass ich das in annähernd vernünftiger Zeit dann in der gleichen Art und Weise machen kann. Ich verstehe, glaube ich, was Sie sagen wollen, der Wortschatz, die Art des Redens, die Darstellungsmöglichkeiten sind bei dieser Person möglicherweise eingeschränkter als bei Ihnen, weil sie eben Experte ist. Aber das gar nicht, ich will gar nicht so sehr daran aufhängen. Ich möchte es gerne mal so ein bisschen verallgemeinern und sagen, das Selbstverständnis ist der Podcasterin oder des Podcasters, also was ist eigentlich so die eigene Position, also daran immer so aufgeknüpft, mit dem Stichwort, warum tust du, was du tust? So, ne? Was ist die Motivation und wie kriegt man das überhaupt transportiert? Und zwar eher so als Gesprächskreis, ich bin neugierig, was die Kolleginnen und Kollegen so antreibt. Ich weiß, was mich treibt, ich weiß auch, was mich manchmal nicht treibt, aber vielleicht können wir uns so ein bisschen gegenseitig mal erzählen, was denn eigentlich unsere Motivation ist, und dann können wir so ein bisschen ins allgemeine Gespräch kommen vielleicht. Das wäre die Idee. Also Session-Titel ist, warum tust du, was du tust? Genau, warum tust du, was du tust? Der Nächste. Genau, Spontanität inspiriert ja. Ich hätte Lust, in einer Erfahrungsaustauschgruppe nochmal das Thema Vergeben zu vertiefen, also vielleicht mit dem Titel Wissenschaftspodcast zwischen Zugänglichkeit und Komplexität. Was habe ich da in vielleicht meinem Podcast für Erfahrungen gemacht oder auch als Podcast-Hörender, Hörende? Ja, was hätte ich mir gewünscht, so. Zugänglichkeit und Komplexität? Ja. Ich hatte es euch ja schon angeboten, wer an den 5 Thesen noch arbeiten will, wir können einzelne rauswählen, herzlich gerne. Eine Frage, gibt es jemanden, der einen Podcast machen möchte und nicht weiß, wie es geht? Da könnte ich mich zusammensetzen im Sinne des Netzwerkes der Podcast-Patinnen, wo es darum geht, einfach zu reden, was braucht es, worum geht es, ist es kompliziert, würde ich gerne machen, wenn es jemanden gibt. Ja? Okay, gut. Das war das Uneigennützige. Das Eigennützige ist, dass ich bräuchte dringend einen Workshop zum Transkribieren, weil ich das, da stecken mir die Haare auf, gesprochene Sprache in Schrift zu gießen. Allerdings habe ich gehört, dass es eben da andere Sichtweisen gibt, dass das nämlich etwas anderes ist, wie das in Stein gemeißelte Gebrabbel, was man da im Podcast so macht, sondern es ist etwas Zusätzliches. Und das möchte ich gerne erfahren, was man damit machen kann. Transkribieren. Kann man das erweitern, also die Technik, das würde ich auch sein. Das wäre sicher dabei. Ja. Wir haben 7, wir hätten noch 2 Platz, wenn wir 3 Slots oder 3 Räume nutzen und 3 Gruppen machen. Noch irgendjemand? müssen wir es machen. Überlegt doch nochmal, was euch so auf dem Herzen liegt. Es gibt ja, glaube ich, einige Leute, die könnten über so einiges irgendwas erzählen, aber es ist ein bisschen schwierig, das jetzt hier so als Vorschlag zu bringen. Also falls jemand noch irgendwas auf dem Herzen liegt, so an grundlegenden Sachen, alles rund um Podcasts, könnte sich sicherlich auch noch was finden. Ja? Ich hätte spontan noch ein Thema, und zwar das Thema Recherche. In unserem Podcast ist es so, wir interviewen Wissenschaftler, und wir hatten vorhin schon dieses Zitat, wer nichts weiß, muss alles glauben. Mir geht es so, wenn ich jemanden interviewe zu einem Thema, mit dem ich mich nicht auskenne, muss ich das glauben. Und wir machen keinen Quercheck und fragen nicht nochmal drei andere Wissenschaftler. Manchmal frage ich mich, ob das eigentlich zulässig ist. Noch jemand mit einer Idee? Hat sich da nicht vorher noch jemand gemeldet? Was ich auch noch spannend fände, wäre eine Session vielleicht auch zum Verhältnis öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Wissenschaftspodcast. Also wir haben bei WISPOD auch schon öfter die Debatte, sollen wir da auch öffentlich-rechtliche Formate mit aufnehmen? Wenn ja, wie? Und wie könnte da so der Rückkanal aussehen? Das könnte auch ein Thema sein. Wäre das interessant für einige? Sebastian, du hast noch was? Das ist ein Thema, was ich jedes Jahr wieder vorschlage, und wir haben es immer noch nicht getan. Und die Frage ist einfach, wer sich auch dafür interessiert. Im Bereich der Wissenschaft geht es immer darum, dass wir neue Dinge machen können, wenn wir dafür Geld bekommen und Funding haben. Und jetzt höre ich, das BMBF hat wieder eine neue Digitalisierungsstrategie herausgerufen. Besteht Interesse, dass man vielleicht auch aus Vereinigter Wissenschaft-Podcast-Seite versucht, in solche Förderungsschienen hineinzukommen, um dort auch noch neue Möglichkeiten für neue Plattformen zu finden? Das ist jetzt sehr spontan. Ich will lieber fragen, besteht an sowas Interesse, darüber zu diskutieren, weil dann könnten wir uns da zusammensetzen. Wer interessiert sich dafür? Naja. Also wenn es nichts anderes gibt, ist es eine Option, dass wir das machen. Sehr gut, da würde ich sagen, die Themen, die wir jetzt haben, klopfen wir mal kurz ab, wer an den... Genau. Nachdem jetzt sowohl von dir öffentlich-rechtlicher als auch von Funding eingebracht worden ist, wollte ich nochmal sagen, was ich eh am Schluss gesagt habe. Ich freue mich, wenn wir uns darüber austauschen, was es zwischen freien Radios als Plattformen und Podcasts für Austausch gibt, wenn es da Interesse gibt. Eventuell kann man diese Themen auch miteinander behandeln und einfach schauen, zwischen den Sektoren und Plattformen, die es gibt, was ist interessant an Synergie. So, dann würde ich sagen, jetzt gibt es noch die letzte Chance für ein Thema. Dann gehen wir es mal durch. Wer würde sich denn interessieren für Post-Visuals? So, um die 10. Also, wir haben drei Räume. Wir haben hier den Sitzungssaal. Den würde ich in zwei teilen. Ich glaube, da drüben hätten wir auch noch Platz. Also, dass wir uns hier hin verteilen. Und der zweite ist im Pavillon oben. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass es war auch schon geplant, dass wir oben auch das zweite Slot machen. Mhm. Geht gerade noch. Ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll, aber nachdem wir jetzt wieder Slides mit Frauen im Kochlöffel gesehen haben und viel generisches Maskulinum haben, würde ich mich ganz mal freuen über eine Gesprächsrunde über Frauen und Wissenschaft. Ich habe selber auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es schwieriger ist, Frauen für Gespräche zu gewinnen. Nicht unmöglich, aber zumindest schwieriger. Da würde ich gerne besser verstehen, was die Gründe dahinter sind, was sich da vielleicht auch schon längst getan hat oder wo da noch was zu holen ist. Also mache ich mal hier die Gender-Debatte auf. So, also Thema Post-Visuals. Kann mir kurz jemand zur Hand gehen und mitnotieren, dass wir hier so um die 10 vielleicht auch. So, dann nächstes Thema, warum tust du, was du tust? Wer wird sich dafür interessieren? Wenn ihr euch hier meldet, heißt es nicht, dass ihr in diese Session gehen müsst. Das bedeutet nur, dass ihr sozusagen Interesse bekundet, weil jetzt könnte auch sein, dass die dann parallel auch zu einer anderen Session ist. Warum tust du, was du tust? Dann How to, das Podcast, also die Hilfestellung, die Podcast-Patinnen. Transkription, das Thema Transkription, wer ist da interessiert? Dann das Thema Zugänglichkeit und Komplexität. Dann 5 Thesen zu Interviews, Interviewformaten. Ja, ein bisschen mehr. Dann das Thema Recherche. Wer würde da hingehen? Welcher war das? Zwei Stunden. Thema Feedbackiverse. Dann das Thema Förderung und Finanzierung. Ja. Dann Thema Plattformen, also freies Radio, nicht rechtlich, freie Szene. Dann haben wir noch das Thema Gender und Podcasts. Super, vielen Dank. Dann entlasse ich euch jetzt in die Mittagspause. Wir starten um 14.30 Uhr hier und machen dabei dann hier die Session. Ein Hinweis noch. Es ist draußen. Es gibt, wenn man zur Tür rausgeht, rechts gibt es Inigo. Da ist ein Tisch auf Ganzohr reserviert. Wer da hingehen will, unterstützt nicht nur ein karitatives Projekt, sondern kriegt auch 5% Rabatt, wenn er sich als Ganzohr ausgibt. Und das war der erste Tag der Ganzohr 2018. Das war der Samstag, 29. September 2018. Und weiter geht's mit dem Sonntag dann in der zweiten Episode dazu, Lobster und Tentakel Nummer 78, beziehungsweise im zweiten Videofile. Thank you. Musik.